und mit der Stationierung ausreichender Truppen in Großbritannien zur Vorbereitung einer Kanalüberquerung lagen die USA ebenfalls noch weit zurück. Churchill sollte Recht behalten mit seiner immer wieder erhobenen Warnung vor einer verfrühten Landung in Nordfrankreich. Im August 1942 war ein Kommandounternehmen kanadischer und englischer Einheiten nahe dem Hafen von Dieppe katastrophal misslungen. Die Vorbereitung war kümmerlich gewesen, die Kräfte waren falsch kalkuliert und wie eine böse Erinnerung meldete sich Gallipoli in Churchills Denken zurück. In Casablanca wurde daher 1944 als nächstmögliches Datum einer Landung in Nordfrankreich abgesegnet. Und im Laufe des Jahres 1943 auf einer Konferenz im kanadischen Quebec noch einmal bestätigt. Auch bei der Bombenkampagne in Deutschland einigten sich beide Seiten. Die amerikanische Bomberflotte würde bei Tag die britischen Einsätze verstärken. In Quebec verständigten sich London und Washington im Übrigen auch darauf, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Atombombe zu intensivieren. Casablanca endete schließlich harmonisch. Churchill setzte seinen ganzen Charme ein, um FDR zu überzeugen, am letzten Tag, dem 24. Januar, mit ihm nach Marrakesch zu fahren. Nie durfte es nach seiner Auffassung dazu kommen, dass Differenzen im Einzelnen die Atlantische Partnerschaft trübten. Sein Rückflug aus Algier verzögerte sich um eine Nacht, weil irgendetwas mit der Maschine nicht in Ordnung war. Am nächsten Morgen erfuhr Churchill, dass eines der Flugzeuge, das Mitglieder der Delegation nach Hause fliegen sollte, eine Notlandung machen musste, bei der zwei seiner Mitarbeiter ums Leben kamen. Er selbst benutzte bei dieser Reise den Liberator B-24 zum letzten Mal. Die Maschine stürzte auf einem ihrer nächsten Flüge ab, wobei alle an Bord den Tod fanden. Während Churchill in Algier auf den Abflug wartete, machte er sich Gedanken über das Schicksal, das auch ihn, den Vielflieger, ereilen könnte. Es wäre schade, in der Mitte eines solchen interessanten Dramas abtreten zu müssen. Aber es wäre gar kein schlechter Moment. Die Dinge laufen jetzt. Selbst das Kabinett könnte sie managen. Die Dinge laufen jetzt. Der Satz liest sich wie ein unfreiwilliger Kommentar zu der Wende, welche der Weltkrieg inzwischen erreicht hatte. Das Duopol von USA und Sowjetunion begann sich herauszuschälen. Und Churchill, der in den ersten beiden Kriegsjahren unersetzlich gewesen war, war es jetzt nicht mehr. Die Koordinaten veränderten sich. Teheran. Nicht nur der britische Premierminister hatte begonnen, einen Rapport mit Stalin zu entwickeln, auch Präsident Roosevelt schwor auf seine persönlichen Beziehungen. Zwischen Churchill und Roosevelt entspann sich sogar so etwas wie ein Wettbewerb, wer den Roten Zaren am besten zu nehmen verstand. Bereits am 18. März 1942 hatte FDR an Churchill geschrieben: »Ich glaube, ich kann mit Stalin besser umgehen als Ihr Foreign Office oder mein State Department. Ich glaube, er mag eher mich und hoffe, er wird dabei bleiben.« Da Churchill Stalin im August 1942 vier Tage allein hatte sprechen können, nahm sich Roosevelt das Recht, zu Beginn des Treffens der Großen Drei in Teheran vom 28. November bis zum 6. Dezember 1943 ähnlich zu verfahren. Er traf sich vor dem ersten Plenum zu einem Einzelgespräch mit Uncle Joe, wie er Stalin in Teheran nannte, ohne Churchill vorab zu konsultieren. Der Präsident und der Premierminister hatten in der Woche vor Teheran bereits drei Tage lang in Kairo konferiert. Und der Amerikaner mag gedacht haben, dass er das Denken des Briten bereits ausreichend kenne. Dennoch empfand Churchill Roosevelts separates Treffen mit Stalin als eine Brüskierung. Deutlicher denn je traten die Unterschiede zwischen den beiden westlichen Verbündeten zutage. Roosevelt lehnte jede Art von Einflusssphären ab, weil er sie als Hindernis für Frieden und Sicherheit betrachtete. Auch störte ihn Churchills Beharren auf dem Feldzug durch Italien. Der Sprung von Sizilien aufs Festland war inzwischen gelungen, Mussolini im Juli 1943 gestürzt, da diese Strategie in seinen Augen die Vorbereitung auf Operation Overlord, die Landung in der Normandie, empfindlich störte. In diesem Punkt traf er sich mit Stalin. Auch der Russe zweifelte noch immer an der Ernsthaftigkeit der britischen Absichten, 1944 endlich die Kanalüberquerung zu wagen. Ließ sich da vielleicht ein russischer Keil zwischen Roosevelt und Churchill treiben? Letzterer war tief besorgt. Schon am Tag vor Teheran teilte er Harold Macmillan, dem Repräsentanten der Regierung beim Militärstab in Kairo, mit: Das eigentliche Problem ist jetzt Russland. Ich kann die Amerikaner einfach nicht dazu bringen, dies einzusehen. In der Tat machte sich Roosevelt wenig Gedanken über die Nachkriegsordnung in Europa. Abgesehen von seinem Vorschlag, Deutschland in separate Provinzen querzuteilen, was Churchill durch ähnliche Ideen ergänzte. Wichtiger war dem Amerikaner, sich nach dem Sieg so bald wie möglich aus der alten Welt zurückzuziehen. Churchill dagegen sah eine künftige Expansion der sowjetischen Einflusssphäre in Europa voraus und wollte im Mittelmeer beginnen, Pflöcke dagegen einzurammen. Das war der Kern seiner Südstrategie. Darin sah Roosevelt jedoch nur wieder den alten britischen Imperialismusreflex. Churchill seinerseits argwöhnte, mit Stalin auf die gleiche Stufe gestellt zu werden. Das Kind des Unterhauses und der Mann, der niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen musste? Clementine hatte ihren Mann schon vor Teheran in einem ihrer Briefe etwas aufzumuntern versucht. Er habe doch immer, so schrieb sie, gesagt, das Einzige, was schlimmer ist als Verbündete, ist, keine Verbündeten zu haben. Ein schwacher Trost. Churchill war gereizt. Während des Konferenzdinners, bei dem die Sowjets Gastgeber waren, kam es zu einem Wortwechsel zwischen ihm und Stalin. Der Russe trug vor, das deutsche Problem könne leicht dadurch gelöst werden, dass man nach Kriegsende 50.000 führende Militärs und Techniker zusammentreibe und sie erschieße. Das entgeisterte Churchill und beraubte ihn kurzzeitig seiner üblichen Fähigkeit, unsinnige oder anstößige Bemerkungen mit schnellem Witz aus dem Felde zu schlagen. Nicht diesmal. Er wusste zu viel vom roten Terror, um Stalins Bemerkung nicht ernst zu nehmen. Roy Jenkins kommentiert in seiner Churchill-Biografie sarkastisch, gemessen an den stalinistischen Säuberungen der 30er Jahre sei die genannte Zahl eher noch zurückhaltend gewesen. Der Premier aber nahm Anstoß und wies den Gedanken an die Exekution von Soldaten, die für ihr Land gekämpft haben, entrüstet zurück. Das britische Parlament, die britische Öffentlichkeit wird niemals Massenhinrichtungen hinnehmen. Ich würde lieber hier und heute im Garten erschossen werden, als meine Ehre und die meines Landes durch eine solche Infamie beschmutzen zu lassen. Um dem eskalierenden Streit die Spitze zu nehmen, schlug Roosevelt als Kompromisszahl 49.000 vor. Offensichtlich ein Versuch, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. An diesem Punkt aber erhob sich Roosevelts Sohn Elliot, vermutlich leicht angetrunken, wie Jenkins schreibt, und beehrte sich, Stalins Vorschlag herzlich zu unterstützen. Die US-Armee würde sicherlich helfen. Das war endgültig zu viel für Churchill. Er verließ den Saal, um in einem Nebenraum seine Erregung abzukühlen. Kaum eine Minute später, so erzählt er in seinen Kriegserinnerungen, legten sich Hände auf meine Schultern und da standen Stalin und Molotow vor mir, beide breit grinsend, und erklärten eilfertig, das Ganze sei doch nur gespielt gewesen. Stalin hat eine sehr einnehmende Art, wenn er sie zeigen möchte, und ich sah sie nie so deutlich wie in diesem Moment. Also willigte ich ein, zurückzukehren. Der Rest des Abends verlief angenehm. Wie zuvor schon das von der britischen Delegation ausgerichtete Dinner am 30. November, bei dem man Churchills 69. Geburtstag feierte, mit artigen Sprüchen und Komplimenten von allen Seiten. Erneut tauchte Churchill, wie schon nach seiner Begegnung mit Stalin 1942 in Moskau, in eine Wolke der Euphorie ein und schrieb zum Abschluss des Treffens in Teheran an seinen Stellvertreter Attlee: Wir hatten hier einen großartigen Tag. Und die Beziehungen zwischen Großbritannien, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion waren noch nie so herzlich und eng. Alle Kriegspläne wurden beschlossen und abgestimmt. Stalin erhielt die polnischen Gebiete östlich der Kursenlinie zurück, der nach dem Ersten Weltkrieg gezogenen Grenze Polens zu Russland, die von Warschau im polnisch-sowjetischen Krieg nach 1919 weiter nach Osten vorgeschoben worden war. Zum Ausgleich wurden den Polen die deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie zugesprochen. Und Stalin erhielt Königsberg. Vor allem aber war jetzt die Operation Overlord verbindlich für das Frühjahr 1944 geplant. Mit einem Zusatz, der im Abschlussdokument der drei fast versteckt wurde. Die Landung über den Kanal solle im Zusammenspiel mit einer Operation gegen das südliche Frankreich stattfinden. Nach Teheran gab es an der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion nichts mehr zu rütteln. Der britische Esel zwischen dem amerikanischen Büffel und dem russischen Bären, er konnte sich nur noch in die schmeichelhafte Vorstellung flüchten, als einziger den Weg nach vorn zu wissen. Auf dem Zenit seiner Laufbahn, im Glanze seiner Anerkennung als global agierende Figur, begann der Abstieg des Winston Spencer Churchill. Die schwere Lungenentzündung, die ihn gepaart mit einer Herzschwäche im Anschluss an Teheran heimsuchte und ihn fast das Leben kostete, gilt in der Literatur allgemein als Indiz für sein eigenes Empfinden des Scheiterns und seiner zunehmenden politischen Schwächung. Churchill war am Ende seiner Kräfte, erschlafft wie noch nie. Ein langer Krankenhausaufenthalt in Karthago, das entsprechende Kapitel in seinen Memoiren betitelte er »In Karthagos Ruinen«, mit anschließender Rekonvaleszenz in Marrakesch war nötig, um ihn wieder auf die Beine zu stellen. Nicht weniger als 172 Tage hat Churchill zwischen dem Aufbruch nach Casablanca am 13. Januar 1943 und seine Rückkehr aus Teheran fast auf den Tag genau ein Jahr später außerhalb der Insel zugebracht. Ein übermenschlicher Hindernislauf. Der Zweite Weltkrieg 5. Endspiele. Bomben über Deutschland. Am 10. Mai 1956 soll der 81-jährige Winston Churchill in Aachen den Karlspreis erhalten. Damit werden Staatsmänner und Figuren des öffentlichen Lebens ausgezeichnet, die sich um das vereinte Westeuropa verdient gemacht haben. Ein publicity-trächtiges Ereignis wirft seine Schatten voraus, und Lord Moran notiert sich am 3. des Monats in seinem Tagebuch, Winston ist ganz erfüllt von seinem Deutschlandbesuch. Dass er, der Hauptverantwortliche für Deutschlands Niederlage, nun Gast der Bundesrepublik sein soll, erregt ihn. Ich bin ein Held für die Deutschen. Es ist schon sehr merkwürdig. Das Wort vom Hauptverantwortlichen für Deutschlands Niederlage hat durchaus eine gewisse Berechtigung, wenn man die Niederlage ursächlich auf Churchills Widerstand in den Jahren 1940-41 zurückführt und auf Hitlers Unfähigkeit, England in die Knie zu zwingen, der Keim, aus dem sich vieles entwickelte. Aber stärker im Vordergrund stand nach dem Krieg eine andere Verantwortung Churchills für die Vernichtung von nahezu 60 der größten Städte Deutschlands. Mit dem Untergang Dresdens sind auch nachdenkliche Briten bis heute nicht fertig. Die Zweifel, ob die Zerstörung dieser und anderer Städte so kurz vor dem nahen Kriegsende zu rechtfertigen war, haben sich längst zu dem Urteil verdichtet, sie war es nicht. Die tragische Konsequenz eines zur gegenseitigen Vernichtung geführten Krieges fand im Flächenbombardement Deutschlands ihren Gipfel. Hilft es zur Erklärung darauf hinzuweisen, dass in der Schlussphase des Krieges deutsche V1- und V2-Waffen weiterhin Zerstörung auf Antwerpen, Paris und London regnen ließen? Eine V2 schlug noch am 27. März 1945 im Osten Londons ein und tötete 134 Menschen. Die britische öffentliche Meinung hätte es nicht verstanden, wenn die militärische Führung auf Schonung des Gegners geschaltet hätte, wo dieser bis zum Ende Vernichtung spielt. Aber die alte Frage bleibt, die Lothar Kettenacker 2003 in dem Sammelband »Ein Volk von Opfern« noch einmal stellte, ob der Zweck die Mittel heiligt, ob die Beseitigung einer unheilvollen Diktatur, die rücksichtslose Bombardierung der Bevölkerung rechtfertigt. Unwohlsein äußerte Churchill selbst schon 1943, als ihm Bilder von den Auswirkungen der Bomben in Deutschland vorgelegt wurden. Richard Casey, der für Australien an Sitzungen des britischen Kriegskabinetts teilnahm, berichtet in seinem Tagebuch am 27. Juni 1943 über eine Szene der Betroffenheit in Chequers. Es wird ein Film gezeigt über das nächtliche Bombardement einer deutschen Stadt. Und plötzlich richtet sich Churchill steil in seinem Sessel auf und sagt zu mir: Sind wir Bestien? Gehen wir nicht zu weit? Churchills Meinungen zum Bombenkrieg gegen Deutschland schwankten. Nach der Zerstörung Dresdens begegnet man bei ihm spät einer eindeutigen Ablehnung, so in dem berühmten Memorandum vom 28. März 1945. Der Moment scheint mir gekommen, wo die Frage der Bombardierung deutscher Städte einfach zum Zwecke der Erhöhung des Terrors, auch wenn wir andere Vorwände nennen, überprüft werden sollte. Sonst werden wir die Kontrolle über ein total verwüstetes Land übernehmen. Die Zerstörung Dresdens bleibt eine ernste Frage an die alliierte Bombardierungspolitik. Ich glaube, es ist nötig, dass wir uns mehr auf militärische Ziele konzentrieren, wie Öllager und Kommunikationszentren hinter der unmittelbaren Kampfzone, statt auf reine Akte des Terrors und der mutwilligen Zerstörung, wie beeindruckend diese auch immer sind. Das Dokument konsternierte die Militärstäbe. Hatte Churchill doch 4 Jahre lang die strategische Bombenkampagne mehr oder weniger deutlich unterstützt und noch im Januar 1945 die Anweisung erteilt, die Angriffe auf ostdeutsche Städte zu verstärken? Aus Loyalität zum russischen Verbündeten? Aber das Bombardement Dresdens fand nach der Konferenz der Großen Drei in Jalta vom 4. bis 11. Februar 1945 statt. Wo Churchill mit der ernüchternden Realität der Absichten Stalins in Polen und Europa konfrontiert wurde. Seitdem schuldete er dem Diktator eigentlich kein Entgegenkommen mehr. Vielleicht verführte ihn die Erwartung, durch die Zerstörung deutscher Städte den Krieg verkürzen zu können. Mit dieser Hoffnung war es allerdings zur Zeit des Memorandums vom 28. März endgültig vorbei. Das Dokument war brisant, allein wegen seiner erstaunlichen, für die führenden Militärs peinlichen Indiskretion. Hatte man doch von Erhöhung des Terrors als gültiger Politik nie gesprochen. Und der Terror war durch Vorwände vor der Öffentlichkeit verschleiert worden. Wie ehrlich. Entsprechend wütend reagierte Arthur Bomber Harris, seit Februar 1942 Leiter des Bomber Command, auf die Demarche Churchills, der seine Formulierung auf Harris' Insistieren hin später abmilderte oder zurückzog, wie Frederick Taylor in seiner eindringlichen Studie über die Bombardierung Dresdens sagt. Zweifel finden sich bei Churchill schon in der Frühphase des Bombenkrieges, als ihm Luftmarschall Sir Charles Portal, Stabschef der Royal Air Force, im September 1941 einen Bedarf an 4000 Bombern für die Langzeitstrategie vorlegt, schreibt er zurück: Es ist sehr fraglich, ob Bombardierungen für sich ein entscheidender Faktor im gegenwärtigen Krieg sein werden. Im Gegenteil. Alles, was wir aus den bisherigen Erfahrungen im Krieg gelernt haben, weist eher darauf hin, dass die Folgen, was den physischen Bestand und die Moral angeht, weit übertrieben wurden. Das hatten Studien über die Reaktion der britischen Bevölkerung auf den Blitz erbracht, die festhielten, dass die Moral der Menschen in den Monaten des permanenten Bombardements nicht gelitten hatte. Ähnlich sollte 1961 auch die offizielle britische, von 2 Historikern verfasste Studie über Strategic Air Offensive Against Germany 1939-1945 folgern. Die Offensive des Flächenbombardements brachte keine unmittelbaren Ergebnisse, die mit den einst gehegten Hoffnungen zu vergleichen gewesen wären. Große Flächen vieler deutscher Städte wurden schwer getroffen und einige wurden vernichtet. Aber der Wille des deutschen Volkes wurde nicht gebrochen und nicht einmal ernsthaft beeinträchtigt. Auch erlitten die Briten schon früh eigene Verluste, welche die Effizienz der ganzen Kampagne in Frage stellten. Der Lernprozess des Bomber Command zwischen September 1939 und September 1942 kostete bereits 14.000 Piloten und Besatzungsmitglieder das Leben. Bis 1945 waren es über 55.000, wie die Wissenschaft ermittelt hat. Weit mehr als die Zahl der Opfer in der gesamten Zeit des deutschen Luftkrieges gegen England. Nicht umsonst nannte man Harris auch den Butcher, den Metzger. Richard Overy hat dem Thema 2013 die wohl umfassendste Untersuchung gewidmet: The Bombing War, Europe 1939-1945. Ihm verdanken wir viele der hier verwendeten Quellen. Portal reagierte im September 1941 enttäuscht auf Churchills Zweifel und fragte zurück, ob erst eine neue Strategie entwickelt werden müsse. Churchills Antwort war eher noch negativer. Selbst wenn alle Städte Deutschlands unbewohnbar gemacht würden, folgt daraus noch nicht, dass die militärische Kontrolle geschwächt wäre oder die Kriegsindustrie nicht weiterarbeiten könnte. Unsere Luftwaffenstäbe würden einen Fehler machen, wenn sie ihre Behauptungen zu hoch ansetzten. Aber von unbewohnbar machen konnte damals noch gar keine Rede sein. Zielen und treffen, das war fürs Erste das größte zu lösende Problem. Ein Bericht für das Kriegskabinett hielt im August 1941 fest, man könne schon von einem Treffer sprechen, wenn die Bombe im Umkreis von 8 Kilometern vom Ziel einschlüge. Selbst mit dieser generösen Vorgabe gelang es nur einem Viertel der Bomber, ihre Ziele zu treffen. Die Navigation war veraltet, die Wetterverhältnisse ungünstig, die Flughöhe zu groß und die Flugzeuge waren eine leichte Beute für die gegnerische Abwehr. Erst am 12. Februar 1942, nach einer wochenlangen Phase forcierter Zurückhaltung wegen der Ungenauigkeit der bisherigen Bombardements, gab das Kriegskabinett eine Veränderung der Strategie bekannt, die Area Bombing Directive. Es wurde beschlossen, dass das Hauptziel von nun an die Moral der feindlichen Zivilbevölkerung, vor allem der Arbeiterschaft, sein soll. Dem gab Frederick Lindemann, inzwischen Baron Chervil, einen eigenen Impetus mit seinem Dehousing Paper, einem mit verwirrenden Berechnungen unterfütterten Memorandum zur Enthausung der deutschen Bevölkerung. Eine konzentrierte Massenbombardierung dichter Siedlungsgebiete müsse mindestens 1/3 der Menschen zu Obdachlosen machen, was die Moral der Bewohner brechen werde. Churchill übernahm diese Theorie nie vollständig. Zwar war oder vielmehr wurde er ein Anhänger der Strategic Bombing Offensive, sah in ihr aber eher eine Vorbedingung für die Landung auf dem Kontinent als eine Alternative dazu. Lindemanns Erfolgstheorie wurde intern als grotesk übertrieben angefeindet, aber gegen den bekehrten Churchill und den Prof hatte kein Widerspruch Erfolg. Der Rest ist Geschichte. Schon Max Hastings nannte in seinem Klassiker von 1979, Bomber Command, die Auslöschung deutscher Städte noch im Frühjahr 1945 einen bleibenden Schandfleck. Ein Jahr später pflichtete ihm John Grigg bei in 1943, The Victory That Never Was. Die Flächenbombardierung war ebenso nutzlos wie bestialisch. Auch die britische Öffentlichkeit hat sich dieser Einsicht nicht verschlossen. Schon vor längerer Zeit wurde in Großbritannien ein gemeinnütziger Verein gegründet, der Dresden Trust, der mit seinen öffentlichen Spendensammlungen zu den Kosten des Wiederaufbaus der Dresdner Frauenkirche beitrug. Versöhnungsbereitschaft ist seine Motivation. Der Trust stiftete das Turmkreuz mit dem Strahlenkranz sowie die goldene Erdkugel, die krönenden Punkte der neu entstandenen Kirche. Vom entsetzlichen Leid des Krieges auf beiden Seiten sprach Elisabeth II. Während ihres Staatsbesuchs in Deutschland im November 2004. Der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche ist für uns alle eine Inspiration, fügte die Monarchin hinzu. Das war ein pikanter Kontrapunkt zu ihrer Mutter. Als im Mai 1992 in London vor der Kirche der Royal Air Force St. Clement Danes das Denkmal für Arthur Harris eingeweiht wurde, pries die Queen Mother den Chef des Bomber Command als inspirierenden Anführer. Der inspirierende Anführer der Vernichtung deutscher Städte und die wiedererstandene Frauenkirche als eine Inspiration für uns alle. Darin liegt für die Briten die nicht auflösbare Dialektik dieses Kapitels ihrer Geschichte. Im Schlussband von Churchills Kriegsmemoiren findet sich zu Dresden ein aufschlussreich karger Eintrag. Unsere Bombardierung dauerte den ganzen Januar und Februar 1945 hindurch fort. Im letztgenannten Monat wurde insbesondere Dresden, damals ein Verkehrsknotenpunkt für die deutsche Ostfront, schwer bombardiert. Die Luftabwehr des Gegners schwand dahin. Das Schweigen an dieser Stelle über die eigenen Zweifel am Sinn der Vernichtung Dresdens, wie sie in dem Memorandum vom 28. März 1945 zutage traten, lässt erkennen, wie genau Churchill um die moralische Verstrickung wusste, in die er als Kriegspremier geraten war. Churchills Südstrategie scheitert. Bleed and burn, überall. Das war seine Devise im Kampf gegen die deutsche Dominanz. An keinem westlichen Schauplatz wurde so geblutet und gelitten wie in Italien, auch bei den Alliierten, die über 300.000 ihrer Soldaten verloren, darunter französische und polnische Einheiten. Es zeigte sich, dass die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation, die Roosevelt in Casablanca verkündet hatte, den Gegner in seinem Willen nicht zu kapitulieren nur bestärkte. Das war vorhersehbar gewesen, wie auch der Historiker Andrew Roberts in Masters and Commanders schreibt, da Roosevelts Maxime den gegnerischen Truppen keine Aussichten auf erträgliche Bedingungen bei Kriegsende ließ. Die USA aber wurden unruhig. Italien verschlang Ressourcen, die man dringend für die Vorbereitung der Invasion in Frankreich benötigte. Flankierend zur Operation Overlord war ja auch eine Landung in Südfrankreich geplant, von der die Schlusserklärung in Teheran bereits sprach, wenn auch eher versteckt. Woher die Kräfte für Operation Anvil, Amboss an der Riviera, nehmen, wenn nicht aus Italien, dem in amerikanischen Augen sekundären Schauplatz? 4 französische und 3 amerikanische Divisionen wurden daher von dort für Südfrankreich abgezogen, wo die Landung am 15. August 1944 glückte, mehr als 2 Monate nach D-Day. Sie bekam jetzt den Namen Dragoon, Dragoner. In der Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkrieges erhält dieser Teil der alliierten Operationen im Invasionssommer 1944 meist eine eher stiefmütterliche Behandlung. Vielleicht nicht ohne Grund. Zwar wurde mit Marseille ein wichtiger Hafen für die Einschiffung amerikanischer Einheiten gewonnen, aber die Erwartung, mit der Landung an der Riviera Einheiten des Gegners vom nordfranzösischen Kriegsschauplatz abziehen zu können, erfüllte sich nicht. Die deutschen Kontingente wichen aus Südfrankreich durch das Rhonetal und über die Vogesen ins Reichsgebiet zurück, während Deutschland nach dem Abzug der 7 alliierten Divisionen aus Italien seine Präsenz dort verstärkte, was die Kämpfe in Oberitalien unnötig verlängern half. Dass dem Oberbefehl General Harold Alexanders in Italien an die 100.000 Soldaten entzogen wurden, schwächte Churchills Südstrategie entscheidend. Sein Widerstand gegen eine frühzeitige Eröffnung der zweiten Front in Frankreich beruhte ja nicht nur auf der Sorge, die Alliierten seien dafür noch nicht vorbereitet. Seit langem arbeitete er im Geist an einem Vorstoß aus der Po-Ebene heraus. Vorbei am Triest und durch die Ljubljana Gap, die westlich vom slowenischen Laibach gelegene strategische Öffnung, von da weiter nach Norden über Österreich, Ungarn, Wien, Prag in Richtung Berlin. Ein Weg, den er Roosevelt als politisch klug empfahl. Der Plan verrät, wie weit Churchill zu diesem Zeitpunkt in die europäische Zukunft sah, um der befürchteten sowjetischen Dominanz einen Riegel vorzuschieben. Wenn die Alliierten als erste Ungarn, Wien, Prag und vielleicht auch Berlin erreichen könnten, so sein Kalkül, hätte man gegenüber Moskau in der Nachkriegszeit beträchtliche Trümpfe in der Hand. Roosevelt und seine Stäbe dagegen waren von dieser Idee nur befremdet. Bloß keine Verzettelung der Ressourcen. Amerika hatte 2 große Kriege zu bestehen, wobei der pazifische noch mehr Kräfte verzehrte als der europäische. Ihr Denken kreiste allein um den kürzesten, direktesten und hoffentlich schnellsten Weg, mit Hitler-Deutschland fertig zu werden, um sich dann ganz auf Japan konzentrieren zu können. Churchills Besessenheit in dieser Frage war in ihren Augen mehr als eine lästige Ablenkung. Sie sahen darin auch die Maske für neue britische Hintergedanken. Henry Kissinger berichtet in seiner umfangreichen Studie »Die Vernunft der Nationen« von einem privaten Essen im Weißen Haus bald nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor, in dessen Verlauf Roosevelt anmerkte, »Dieses Misstrauen, diese Abneigung, ja, dieser Hass auf England liegt in Amerikas Tradition.« Folgt man Kissingers Buch, so hatte Roosevelt zu keinem Politiker dieser Zeit auf der menschlichen Ebene eine engere Beziehung als zu Churchill. Doch bei spezifischen Themen konnte er schärfer vor ihm auftreten als vor Stalin. Dieses Verhalten finden wir häufig bei engen Freundschaften. Die größere Milde gegenüber einem Dritten bei schonungsloser Offenheit im Umgang mit dem natürlichen Partner. Roosevelt jedenfalls lehnte einen Vorstoß durch die Laibach-Öffnung ab. Bei den Präsidentschaftswahlen im Herbst 1944 wollte er sich um eine vierte Amtszeit bewerben. Das erlaubte kein Aufweichen der Operation Overlord. Bei Churchills Lieblingsidee von Angriffen über die Peripherie war es den USA längst unwohl. General George C. Marshall, seit 1939 Stabschef der amerikanischen Armee, meinte einmal zu Forrest Pogue, dem offiziellen Historiker dieser Teilstreitkraft im Zweiten Weltkrieg, »Das Einzige, was die Briten noch nicht vorgeschlagen haben, ist der Versuch, den Nordpol zu erreichen.« Den Laibach-Plan allerdings redete der britische Generalstab nach anfänglichem Enthusiasmus seinem obersten Kriegsherrn selbst aus. Durch die Bergkette der Karawanken am Saum Kärntens führten nur zwei Straßen ins Tal von Klagenfurt. Der deutsche Gegner hätte sich auf diese schmalen Durchfahrten konzentrieren und eine Reihe von Eisenbahntunneln unpassierbar machen können. Auch das Wetter in diesem alpinen Terrain sprach, zumal im Winter, gegen die Operation. Das Wettrennen nach Wien und Budapest hätten die Russen selbst im günstigsten Fall ohnehin gewonnen, da sie bereits in Bukarest standen. Die Entfernung Rom-Wien betrug ca. 900 Kilometer, das Vierfache der Strecke Neapel-Rom, für deren Bewältigung die Alliierten allein 6 Monate gebraucht hatten. So welkte ein Churchill-Plan dahin, der Weitsicht und Vorahnung verriet, aber in der Praxis durch den Widerstand der Amerikaner und die Schwächung der alliierten Kontingente keine Aussicht auf Erfolg besaß. Auch weil sich aufgrund der anhaltenden Zermürbung in Oberitalien der Zeitplan für diese Strategie nicht mehr einhalten ließ. Einflusssphären. Würfeln in Moskau. Am Abend vor Beginn des entscheidenden Unternehmens in der Normandie, am Abend vor D-Day, speisen Winston und Clementine Churchill allein in der Downing Street. Nach dem Dinner begibt sich der Premier in den Kartenraum, wo seine Frau sich ihm kurz vor dem Zubettgehen anschließt. »Ist dir klar?« so wendet sich Churchill Clemmy zu, während er mit großer Geste auf die Strände der Normandie weist, »dass noch ehe du aufwachst, bis zu 20.000 Mann ihr Leben verloren haben könnten?« So viele waren es am Tag der Landung nicht, aber die Verluste addierten sich danach alarmierend schnell. Der Gedanke daran hatte Churchill lange vor dem 6. Juni 1944 geplagt, während er gleichzeitig aktiv an den Vorbereitungen von D-Day beteiligt war. Auch mit vielen wichtigen Ideen, wie dem Bau von künstlichen Häfen, Mulberries, vor der normannischen Küste zum Anlanden von Truppen und Nachschub. Im Gegensatz zu Marshall und den amerikanischen Militärs, die erst spät in den Ersten Weltkrieg eingetreten waren, hatten Churchill, Brooke und ihre Generation die Blutopfer 1916 an der Somme und 1917 in der dritten Ypern-Schlacht noch in frischer Erinnerung. Eine erneute westliche Front rührte bei Churchill an eine ungeschlossene innere Wunde. Mehrmals warnte er Eisenhower, den Supreme Allied Commander, vor unbedachter Bombardierung des französischen Hinterlandes und seiner Kommunikationsnetze. Aber die Landung in der Normandie glückte insgesamt, und Churchills Sorgen waren damit wie verflogen. Er hatte Eisenhower sogar gedrängt, ihn beim Übersetzen nach Frankreich mitfahren zu lassen, was dieser ihm untersagte. »Das können Sie dem ersten Minister des Königs gegenüber gar nicht«, entgegnete Churchill. woraufhin Eisenhower bei George VI. Hilfe suchte. Der ließ seinen Premier, mit dem er einmal pro Woche konferierte, wissen, wenn er bei seinem Plan bleibe, müsse auch er, der König, bei der Invasion dabei sein. Damit war dieser Disput fürs Erste erledigt. 4 Tage nach dem 6. Juni steht Churchill dann aber doch bei den Truppen in der Normandie. Und am 25. März 1945 überquert er unter fernem Kanonendonner mit den vorrückenden Truppen bei Wesel den Rhein. Churchill verspürte immer wieder den Drang, sich an vorderster Front zu zeigen. Das war nicht nur der Kitzel des Abenteuers. Celia Sandes, Churchills Enkelin, schreibt in ihrem Buch Chasing Churchill, das die Kriegsreisen ihres Großvaters nachzeichnet, er brauchte wahrscheinlich auch die Beruhigung, in sehr bescheidener Weise die Risiken mit denen zu teilen, die er möglicherweise in den Tod schickte. Die Bereiche, in denen er persönlichen Anteil nahm, wie auch seine Tatkraft, wurden durch den direkten Kontakt mit einem Ereignis stimuliert. Stimuliert wurden auch die Menschen, zumal die Truppen, durch Churchills häufiges Erscheinen. Ein Regierungschef zum Anfassen, das war Teil seiner Ausstrahlung. Entsetzt dagegen war Churchill über das, was sich am anderen Ende Europas abspielte. Während die Rote Armee in Warschau das östliche Ufer der Weichsel erreicht hatte, erhob sich die Stadt im August 1944 zu einem Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Würde die sowjetische Armee zu Hilfe kommen? Nichts geschah. Die Russen griffen nicht ein, während das 3-monatige blutige Schauspiel über die Bühne ging. Moskau gestattete den westlichen Alliierten nicht einmal Landungen auf Flugplätzen in dem von ihm besetzten Teil der Stadt zur Entlastung und Versorgung der verzweifelt Kämpfenden. Churchill war erschüttert über das Warschauer Martyrium, wie er es im letzten Band seiner Kriegsmemoiren überschrieb. Kurzzeitig erwog er, die arktischen Hilfskonvois für Russland einzustellen, doch das hätte den Bruch mit Stalin bedeutet, von dem ihm Außenminister Eden abriet. Auch Roosevelt hätte eine solche Reaktion für unverhältnismäßig gehalten, angesichts der noch nicht bewältigten Aufgabe, Nazi-Deutschland gemeinsam zu bezwingen. Da im Herbst 1944 wegen des amerikanischen Wahlkampfes an keine Gipfelrunde der großen 3 mehr zu denken war, brach Churchill am 9. Oktober erneut nach Moskau auf, um allein mit Stalin zu konferieren. Schon in ihrer ersten Aussprache geschieht etwas Erstaunliches. Churchill produziert aus seiner Jacketttasche ein etwa DIN A5 großes Papier, ein ungezogenes Dokument, ein naughty document, wie er Stalin augenzwinkernd gesteht, mit allerlei Namen und Zahlen. Eine Liste der proportionalen Interessen Russlands und Großbritanniens in 5 Ländern Südosteuropas. Rumänien, Russland 90%, die anderen 10%. Griechenland, Großbritannien in Absprache mit den USA 90%, Russland 10%. Jugoslawien 50-50%, Ungarn 50-50%, Bulgarien, Russland 75%, die anderen 25%. Stalin, so erzählt Churchill in seinen Kriegsmemoiren, holte einen blauen Stift hervor und machte einen kräftigen Haken zur Bestätigung. Dann gab er dem Briten das Papier zurück, der es in der Mitte zwischen beiden deponierte und eine Schweigeminute einlegte, als wolle er eines verstorbenen Freundes gedenken. Schließlich fand er die Worte wieder. »Könnte man es nicht für ziemlich zynisch halten, wie wir hier mit diesen Themen umgehen, die so schicksalsschwer für Millionen sind und dabei so lässig sind? Lassen Sie uns dieses Papier verbrennen.« »Nein«, entgegnete Stalin. Behalten Sie's. Das Sagen hatten jetzt die russischen Waffen, sowie auf beiden Seiten eine klassische Portion Realpolitik. Wenig änderte daran, dass Churchill noch am selben Tag ein langes Aide-Memoire an Stalin verfasste, in dem er festhielt, es gelte weitgehend das Prinzip, allen Ländern die Wahl ihrer Regierung, die sie wünschen, selbst zu überlassen. Er sei glücklich, dass Stalin sich dagegen ausgesprochen habe, mit Gewalt oder kommunistischer Propaganda die etablierten Systeme in den verschiedenen Balkanstaaten zu verändern. Sie mögen ihr eigenes Schicksal gestalten in den Jahren, die vor uns liegen. In diesem Schreiben verriet Churchill, wie stark er von Wunschdenken geprägt sein konnte. Durfte man etwa nicht hoffen, dass wider alle Indizien doch noch eine gute Lösung auf die Menschheit zukommen werde? Ähnliches hatte ihn auch in seinem Artikel über Hitler bewegt, damals 1935. Nur so ist ein Satz wie der folgende aus dem Schreiben an Stalin zu verstehen, das Churchill als Dokument ungekürzt in seine Kriegserinnerungen aufnahm. Ich habe das Gefühl, dass die Differenzen zwischen unseren beiden Ländern tendenziell immer geringer werden und dass der gemeinsame Boden, der uns verbindet, die Absicht, das Leben reicher und glücklicher für die große Masse zu machen, von Jahr zu Jahr größer wird. Würden wir 50 Jahre Frieden bekommen, dürften die Unterschiede, die der Welt heute solche Schwierigkeiten bereiten, nur noch ein Thema akademischer Diskussionen sein. An Clementine schrieb er am 13. Oktober: Ich habe sehr angenehme Unterredungen, nice talks, mit dem alten Bären gehabt. Je öfter ich ihn sehe, desto mehr mag ich ihn. Jetzt schätzt man uns hier. Und ich bin sicher, man will mit uns zusammenarbeiten. Ich muss den Präsidenten auf dem Laufenden halten. Und das ist die delikate Seite von allem. In der Tat, Roosevelt mochte diese Zweisamkeit zwischen den beiden Alliierten nicht, während er im fernen Amerika im Wahlkampf steckte. Er kannte seinen britischen Pappenheimer zu gut und witterte ein neues Spiel mit Einflusssphären, wie es ja tatsächlich in Moskau ungeschützt zutage trat. Churchill selbst war klug genug, FDR, das lange Schreiben an Stalin, nicht zu zeigen, indem er sich krampfhaft bemühte, die Prozentzahleinigung mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker in Einklang zu bringen. Roosevelt seinerseits schrieb an Stalin, leicht pikiert wie ein vom High Table ausgeschlossener: Es gibt in diesem globalen Krieg buchstäblich keine Frage, sei sie militärisch oder politisch, an der die USA nicht interessiert sind. Das klang nach Bismarck, von dem man oft den Satz kolportiert: Eine Großmacht könne nirgends desinteressiert sein. Ein Bismarck war Roosevelt nicht, dafür aber eine Großmacht mit eigenen Interessen, die er durchzusetzen gedachte. Es naht die Stunde Griechenlands. Stalin hatte es zu 90% dem westlichen Einfluss überlassen. Konnte man dem sowjetischen Herrscher trauen? Ein Lord Byron auf Flugzeugschwingen, so machte sich der 70-jährige Churchill an Heiligabend 1944 als Griechenlandretter auf den Weg nach Athen, wo ein Bürgerkrieg drohte. Es wurde Churchills letzter, zugleich waghalsigster Einsatz als unabhängiger Kriegsführer. Schon im Oktober, als die deutschen Truppen sich aus Griechenland zurückzuziehen begannen, hatte er ein britisches Expeditionskontingent unter General Ronald Scobie zur Unterstützung der provisorischen Regierung von Georgios Papandreou nach Athen entsandt. In Griechenland bekämpften sich monarchistische und kommunistische Kräfte. Beide waren sie an Papandreous Regierung beteiligt, versuchten aber sich gegenseitig auszumanövrieren. Churchill hatte Scobie per Telegramm die Order gegeben: Zögern Sie nicht, wie in einer eroberten Stadt gegen einen Aufstand zu kämpfen, wenn möglich ohne Blutvergießen, aber wenn nötig, auch mit. Dieses Telegramm gelangte durch eine Indiskretion an die amerikanische Presse, wo prompt eine Protestwelle hochschwappte gegen den britischen Imperialismus. Wie hatte es Roosevelt bei dem privaten Dinner im Weißen Haus im Dezember 1941 formuliert? Diese Abneigung, ja dieser Hass auf England liegt in Amerikas Tradition. Auch die britischen Medien tönten gegen ihren Premierminister, selbst die Times. Es sei unvorstellbar, dass die britische Befreiungsarmee antreten soll, einen Teil dieser befreiten und mit uns verbündeten Menschen zu unterdrücken, die soeben noch aktiven und tapferen Widerstand gegen die Deutschen geleistet haben. Churchill und Eden, der ihn begleitete, begaben sich in Lebensgefahr, als sie Weihnachten in Athen eintrafen, wo Scobies Kräfte sich der zahlenmäßig überlegenen kommunistischen Elas der griechischen Volksbefreiungsarmee erwehrten. Die Besucher in ihrer gepanzerten Limousine erreichten gerade noch den Hafen, von wo sie sich auf dem britischen Kriegsschiff Ajax fürs Erste in Sicherheit brachten. Als Partisanen auch auf das Schiff zu schießen begannen, fragte der Kapitän Churchill: »Sir, soll ich zurückfeuern?« Marianne Holmes, die Sekretärin, die mit von der Partie war, hat uns Churchills Antwort übermittelt. »Ich bin hier auf einer Mission des Friedens, Kapitän. Ich trage den Olivenzweig zwischen meinen Zähnen. Es sei mir fern, mich in militärische Notwendigkeiten einzumischen. Erwidern Sie das Feuer!« Da sprach etwas von dem alten Feuer des jungen Mannes, der sich fast 50 Jahre zuvor in den Randzonen des Empire für Queen and Country geschlagen hatte. Am 26. Dezember gelang es, unter abenteuerlichen Umständen, eine Konferenz aller Parteien abzuhalten, die nun in eine Koalitionsregierung unter Erzbischof Damaskinos einwilligten. Stalins Repräsentant Oberst Popow war stiller Beobachter. Ein Waffenstillstand und weitere politische Vereinbarungen folgten im Januar und Februar. Der Kompromiss sollte allerdings nicht lange währen, wie die Nachkriegsgeschichte Griechenlands zeigte. Aber Churchills Friedensmission bei dem traditionellen Verbündeten Englands hatte kurzzeitig Erfolg, und was ihn am meisten beeindruckte, war, dass Stalin sein Versprechen vom Oktober 1944 hielt und sich nicht, diesmal noch nicht, in Griechenland einmischte, auch nicht mit Waffenlieferungen an die kommunistischen Aufständischen. Konnte man also doch auf sein Wort bauen? Morgentau. Und Deutschland? Die Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation lag seit langem auf dem Tisch. Da ging der amerikanische Finanzminister Henry Morgenthau einen Schritt weiter und legte während einer zweiten Quebec-Konferenz vom 12. bis zum 14. September 1944 ein Memorandum vor. Nach dem absehbaren Sieg der Alliierten, so lautete die Quintessenz, sollte Deutschland komplett deindustrialisiert und in einen Agrarstaat verwandelt werden. Die Idee dahinter war, langfristig zu verhindern, dass das Land je wieder einen Angriffskrieg führen könnte. Keine Industrie, kein Ruhrgebiet, keine Werften. Der Plan sah auch vor, das Reich in zwei Hälften zu spalten und Teile davon ganz abzutrennen. Auch sollten Millionen Deutsche als Zwangsarbeiter nach Afrika umgesiedelt werden. Churchill empörte sich. »Ich bin sehr dafür, Deutschland zu entwaffnen«, sagte er zu Morgenthau. »Aber wir sollten es nicht daran hindern, mit Anstand zu leben. Zwischen den Arbeiterklassen aller Länder bestehen enge Bindungen. Und die Engländer werden eine Politik, wie Sie sie vorschlagen, nicht akzeptieren. Man kann nicht eine ganze Nation auf die Anklagebank setzen.« Dennoch gab sich Churchill dazu her, das Papier, einen bloßen Entwurf, am 15. September zu unterzeichnen. John Colville mutmaßte, Churchill sei dem geballten Plädoyer von Cherwell, also Frederick Lindemann, und Morgenthau erlegen gewesen. Und als Roosevelt, schon damals ein todkranker Mann, unterschrieb, schloss er sich einfach an. Die beiden Befürworter, die sich in ihrem Hass auf Deutschland trafen, argumentierten, wie vorteilhaft eine Deindustrialisierung Deutschlands für den britischen Export nach dem Krieg sein müsste. Erst einmal pastoralisiert, wäre das Land für seinen Bedarf an Industriegütern auf Importe auch aus England angewiesen, was die britische Industrie ungemein beleben würde. Das Konzept zerfiel, als die beiden Außenminister Anthony Eden und Cordell Hull entschieden Front dagegen machten. Hull monierte, Morgenthau habe sich in ein Gebiet eingemischt, das eigentlich in die Hoheit des State Department gehöre. So scheiterte das Memorandum. Ein Plan blinder Rache, wie Hull sagte, noch ehe das Kriegskabinett in London überhaupt dazu gekommen war, es zu diskutieren. Roosevelt verwarf den Entwurf anschließend, er gelangte nie in ein konkretes Planungsstadium. Eine Indiskretion aber brachte den Vorgang an die amerikanische Presse. Was Goebbels einen willkommenen Trumpf in die Hand gab, um erneut gegen die jüdische Weltverschwörung zu Felde zu ziehen. Das kurz am Horizont aufgeflackerte Morgenthau-Projekt hatte,

Sie fragen, was ist unser Ziel? Ich kann es in einem Wort nennen. Sieg. Sieg um jeden Preis. Sieg trotz aller Schrecken. Sieg, wie lange und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag. Denn ohne Sieg gibt es kein Weiterleben. In diesen Worten gab es keinen Platz für eine Unterscheidung zwischen guten und bösen Deutschen. Es gab auch keinen Platz für Kompromisse, da die Alleinherrschaft Hitlers und seiner Terrorschergen im Innern es unvorstellbar machten, dass je eine alternative deutsche Führungselite entstehen könnte, mit der ein Friedensdialog möglich wäre. Das hatte schon Chamberlain davon abgehalten, warnende Stimmen aus Kreisen der deutschen Generalität ernst zu nehmen, die ihm dringend davon abrieten, 1938 nach Deutschland zu reisen und mit Hitler in Verhandlungen zu treten. Dieser Schritt erschwere die Pläne des Widerstandes gravierend, wurde ihm bedeutet. Im Übrigen gab es keine einheitlichen Pläne unter den Hitlergegnern, was die Zukunft Deutschlands nach einem eventuellen Sturz des Diktators anbelangte. Einige, etwa Karl Friedrich Gördeler, der frühere Oberbürgermeister von Leipzig, dem nach dem Attentat auf Hitler vom Juli 1944 das Amt des Reichskanzlers zugedacht war, hielten sogar an einem Deutschland in den Grenzen von 1914 fest. Lothar Kettennacker schreibt in einem Aufsatz über den nationalkonservativen Widerstand aus angelsächsischer Sicht in Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1985, die deutschen Emissäre hätten zum Teil ein von Widersprüchen, Ungereimtheiten und Anmaßungen gezeichnetes Auftreten an den Tag gelegt. Zwar rügt Churchill in einem Brief vom 7. Januar 1941 Robert Vansittart, den Berater des Foreign Office und bis 1938 dessen Undersecretary, wegen seiner von Hass geblendeten und von Gefühlen beherrschten Argumentation gegen die Deutschen, aber auch für den Premier verschwammen alle Unterschiede zwischen Deutschen und Nationalsozialisten, wie Clemens von Klemperer in seiner klassischen Zusammenfassung »Die verlassenen Verschwörer«, der deutsche Widerstand auf der Suche nach Verbündeten 1938 bis 1945 resümiert. Alles sprach in Churchills Sicht gegen eine Kontaktaufnahme mit deutschen Widerstandskreisen. Da waren einmal die Rücksichten auf die eigenen Verbündeten, Frankreich zuallererst, denen er nicht solchermaßen in den Rücken fallen wollte. Nach der Kapitulation Frankreichs wäre diese Rücksicht vielleicht nicht mehr so vordringlich gewesen, aber die neuen Bündnispartner, die 1941 hinzukamen, Moskau und Washington, schlossen eine Hinwendung zum deutschen Widerstand, der über viele Kanäle in London antichambrierte, schließlich gänzlich aus. Nicht, dass Churchill irgendwann versucht gewesen wäre, diese Annäherung zu erwidern. Sieg um jeden Preis hieß für ihn, keinen Millimeter abzuweichen von dem vorgeschriebenen Pfad, den Postulaten der Kriegsführung, und sich nicht dem Verdacht auszusetzen, er liebäugle mit Leuten, die angeblich nur die Alliierten auseinander zu dividieren versuchten. Einzig Außenminister Halifax schlug im Sommer 1940 im Kriegskabinett ein letztes Mal vor, Großbritannien solle nach dem Ausscheiden Frankreichs zu seiner Linie von 1938-39 zurückkehren, als man mittels Männer der deutschen Generalität und des Auswärtigen Amtes wissen ließ, wenn Deutschland das Hitlerjoch einmal abgeworfen habe, könne es in einem neuen und besseren Europa wieder seinen Platz einnehmen. Diese Bereitschaft hatte Halifax noch im Dezember 1939 gegenüber dem schwedischen Baron Knut Bonde, einem Bekannten Görings, signalisiert. Der Spätsommer und der Winter 1940 taugten allerdings kaum zu einer kühlen Bestandsaufnahme der Hitlergegner. Es regnete Bomben auf die Insel, die Battle of Britain war in vollem Gange, die Suche nach guten Deutschen erübrigte sich. Aber noch immer schwang auch bei Churchill im Hintergrund die Erinnerung an alte Versuche mit, eine deutsche Führung, der man künftig vertrauen könnte, auszuloten. So kam die Weisung, die er am 20. Januar 1941 seinem neuen Außenminister Anthony Eden erteilte, nicht überraschend. Ihr Vorgänger Halifax hat sich im Dezember 1939 völlig falsch verhalten. Auf alle derartigen Anfragen aus Widerstandskreisen sollten wir mit absolutem Stillschweigen reagieren. Die gleiche Instruktion ging an alle britischen Auslandsvertretungen, die bislang schon als Anlaufstellen für Friedenskontakte gedient hatten. Dieses ausnahmslos schroffe Nein war, wenn man so will, eine Vorwegnahme der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation, die Roosevelt am Ende der Casablanca-Konferenz im Januar 1943 aufstellen sollte. Doch was, wenn das Attentat am 20. Juli gelungen wäre? John Wheeler Bennett, der seit 1942 als Historiker in der Abteilung politische Kriegsführung des Foreign Office diente, verfasste darüber am 25. Juli 1944 eine berühmte Notiz, in der sich eine Art zynische Erleichterung über das Misslingen des Attentats niederschlug. »Man kann jetzt wohl mit einiger Eindeutigkeit festhalten«, schrieb der Beamte, »dass wir mit den Dingen, wie sie jetzt liegen, besser dastehen, als wenn der Anschlag gegen Hitler gelungen wäre. So bleibt uns in England wie auch in den USA die Peinlichkeit, ob der Folgen erspart, welche die Beseitigung Hitlers für uns gehabt hätte. Darüber hinaus beseitigt die Gestapo derzeit zahlreiche Einzelne, die uns Schwierigkeiten gemacht hätten. Nicht nur nach einem gelungenen Attentat, sondern auch nach der Niederlage von Hitler-Deutschland. Denn diese hätten sich nach dem Krieg als gute Deutsche ausgegeben. Es ist daher zu unserem Vorteil, dass die Säuberung jetzt vonstatten geht. Denn wenn Deutsche Deutsche umbringen, erspart uns das mannigfaltige Verlegenheit in der Zukunft.« Erleichterung artikulierte auch Churchill am 2. August 1944 im Unterhaus in Worten, die er später bedauern wird. »Die höchstgestellten Persönlichkeiten des Deutschen Reiches ermorden sich zurzeit gegenseitig, während die rächenden alliierten Armeen den Ring um ihre totgeweihten und immer engeren Machtkreise allmählich schließen.« Diese unterschiedslose Vermengung von Regimegrößen und Regimegegnern ließ der gleiche Churchill ein Jahr später weit und selbstkritisch hinter sich, als er ebenfalls im Unterhaus bekannte, was General Hans Speigel 1984 in dem Sammelband »Der 20. Juli« aufgriff: »In Deutschland lebte eine Opposition, die durch ihre Opfer und eine entnervende internationale Politik immer schwächer wurde. Aber zu dem edelsten und größten gehört, was in der politischen Geschichte aller Völker je hervorgebracht wurde.« Friedlose Welt. Jalta, ein Kampf um Polen. Roosevelt gewann die Wahl zu seiner vierten Amtszeit im November 1944 überwältigend und machte nun den Vorschlag, die großen drei sollten so bald wie möglich im neuen Jahr zusammenkommen. Für den Ort des Treffens schlug er die Mittelmeerregion vor, doch Stalin meinte, seine Ärzte seien gegen eine lange Anreise, und so einigte man sich auf ein Treffen in Jalta auf der Krim im Februar 1945. Die Strapazen eines solchen Fluges waren für den gesundheitlich schwer angeschlagenen amerikanischen Präsidenten erst recht eine Zumutung. Es war eine letzte persönliche Konzession an Uncle Joe, den Verbündeten in Moskau. Bei Beginn der Konferenz am 4. Februar stand Marschall Schukows Armee nur noch 65 Kilometer vor Berlin. Stalin konnte den Ausgang der Verhandlungen so gut wie diktieren. Ein amerikanisches Delegationsmitglied, der spätere Außenminister James F. Burns, kommentierte spitz, es sei nicht so sehr eine Frage gewesen, was wir den Russen gestatten, als was wir von ihnen bekommen konnten. Nicht viel, wie sich herausstellte. Polen dominierte die Gespräche, aber Roosevelt ließ früh wissen, er sehe aus amerikanischer Perspektive eher distanziert auf die polnische Frage. »Die 5 bis 6 Millionen Polen in den USA sind meist zweite Generation, mithin wenig involviert in den aktuellen Streitfall.« William C. Bullitt, Amerikas erster Botschafter in Moskau in den 30er Jahren, erzählte in seinen Lebenserinnerungen nach dem Krieg, wie Roosevelt 1943 auf seine, Bullitts Anregung reagierte, man müsse eine Eindämmungspolitik gegenüber Moskau praktizieren, denn Stalin sei nicht zu trauen. »Ich habe ein inneres Gefühl«, entgegnete Roosevelt, »dass Stalin nicht so ein Mensch ist. Harry Hopkins, Roosevelts engster Berater, meint auch, dass er es nicht sei. und dass er nichts wünsche außer Sicherheit für sein eigenes Land. Wenn ich ihm alles gebe, was mir möglich ist und nichts im Gegenzug verlange, wird er, noblesse oblige, nicht versuchen, irgendetwas zu annektieren und mit mir zusammen für eine Welt der Demokratie und des Friedens arbeiten. Churchill beharrte darauf, ein Land wie Polen, dessen wegen Großbritannien in den Krieg gezogen war, dürfe erwarten, frei und souverän zu sein, Herr im eigenen Haus. Und Stalin nickte dazu immer nur zustimmend. Aber gleichzeitig tat er alles, um seine Marionette, das Lubliner Komitee, als künftige kommunistische Regierung Polens fest zu installieren. Welche Macht der Erde wollte ihn daran hindern? Am vierten Tag der Konferenz schreibt Churchills Tochter Sarah, die den Vater begleitete, an Clementine: Gestern Abend kurz vor dem Schlafengehen sagte Papa: Ich glaube nicht, dass zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte die Agonie der Welt größer oder weiter verbreitet war. Heute ist die Sonne über mehr Leid untergegangen als je zuvor. Schritt für Schritt näherte sich Stalin seinen Zielen. Als Churchill anbot, auf das Postulat einer Teilnahme der Exilpolen an einer neuen Regierung in Warschau zu verzichten, unter der Bedingung, dass wirklich freie Wahlen stattfänden mit unabhängig agierenden Kandidaten, schlug Stalin sofort ein und versprach sogar Wahlen innerhalb eines Monats. Das Wort des Diktators nicht zu akzeptieren, hätte wie ein Mangel an gutem Glauben auf Seiten der Westalliierten ausgesehen. Nach der Konferenz bekniete Churchill die amerikanische Seite, auch General Eisenhower, rascher nach Berlin vorzustoßen, Prag zu besetzen und auf keinen Fall jene deutschen Provinzen zu räumen, welche die Alliierten als erste erreicht hatten und die der russischen Besetzung zugesprochen waren, Thüringen und Sachsen. Dem amerikanischen Standpunkt, dass wir verpflichtet seien, auf die festgelegten Zonengrenzen zurückzugehen, schrieb Churchill in seinen Kriegsmemoiren, hatte ich energisch entgegengehalten, dass wir das erst tun sollten, wenn wir überzeugt seien, dass alle strittigen Fragen im Geiste der eingegangenen Verpflichtungen geregelt seien. Es hatte sich jedoch als unmöglich erwiesen, die Amerikaner für diesen Kurs zu gewinnen. Und so bahnten sich die Russen unter Vorschiebung der Polen immer weiter ihren Weg, jagten die Deutschen vor sich her und entvölkerten weite deutsche Gebiete, bis sie im Besitz der Weizenfelder waren. Und wir in den überfüllten Gegenden Großbritanniens und Amerikas im Besitz hungriger Massen. Lord Moran notierte sich am 11. Februar 1945, nur ein solides Einvernehmen zwischen den Demokratien hätte Stalins Appetit unter Kontrolle gehalten. Aber die Augen des Präsidenten waren geschlossen. Sie waren es bald für immer. Franklin D. Roosevelt erlag am 12. April 1945 einem Gehirnschlag. Churchill gab noch einmal einer letzten Portion Wunschdenken nach und zog trotz aller Bedenken eine erstaunlich positive Jalta-Bilanz. Stalin akzeptierte die vier Besatzungszonen Deutschlands und Berlins und konzedierte eine eigene Besatzungszone für Frankreich. Er beugte sich dem Verlangen der westlichen Partner, außer Russland nur Weißrussland und die Ukraine als Mitglieder der künftigen UNO zuzulassen und nicht noch 14 weitere Republiken der Sowjetunion. Er würde 3 Monate nach der deutschen Kapitulation in den Krieg gegen Japan eingreifen und die Regierung Polens, die er eigenmächtig installiert hatte, sollte, so versprach er, auf eine breitere demokratische Basis gestellt werden. Dem Kabinett vertraute Churchill am 23. Februar laut Hugh Daltons Tagebuch an, der arme Neville meinte, er könnte Hitler trauen, da irrte er sich. Aber ich glaube nicht, dass ich bei Stalin falsch liege. Doch bei der Unterhausdebatte am 27. 28. Februar hat Churchill einen schweren Stand. Die Abgeordneten trauen ihren Ohren nicht, als er verkündet: Ich habe bei Marschall Stalin und der sowjetischen Führung das Gefühl, ihr Wort sei ihnen heilig. Ich kenne keine Regierung, die sich selbst zum Trotz fester zu ihren Verpflichtungen steht als die russisch-sowjetische. Protest wird laut unter einigen konservativen Parlamentariern, die seit langem als Guilty Men, als die Schuldigen von München, mit ihrer Appeasement-Vergangenheit im Abseits haben leben müssen. Jetzt drehen sie den Spieß um. War Jalta nicht Churchills München? Das Gewissen der englischen Gentlemen und der konservativen Partei, so meldet sich Sir Henry Chips Channon zu Wort, liegt am Boden, ob unseres Unvermögens das Polen gegebene Wort einzulösen. Man tausche Polen gegen Tschechoslowakei und man erhält in der Tat ein ungemütliches Spiegelbild der Debatte von 1938. Die Kritiker haben Churchills wunden Punkt ausgemacht. Die Argumente, mit denen er seine Position zu Polen verteidigt, klingen beklemmend nach Chamberlains Worten zur Rechtfertigung des Münchner Abkommens. Harold Nicholson notiert sich am 27. Februar in seinem Tagebuch: Winston ist so amüsiert wie ich, dass die Kriegstreiber von einst, Churchill und Co., jetzt die Appeaser geworden sind. Und die Appeaser von damals, heute die Kriegstreiber. Das war nicht zum Lachen. Churchill wog seine Konzessionen sehr genau gegen die Gefahr einer neuen Konfrontation mit dem kriegsalliierten Moskau, für die niemand gerüstet war. Aber war nicht auch Chamberlain aus ähnlichen Gründen einem Konflikt mit Hitler aus dem Weg gegangen, um einen Krieg zu vermeiden, für den er sich nicht gerüstet fühlte? Churchill bekannte, seine Blöße nicht achtend: Ich lehne es kategorisch ab, jetzt eine Debatte um den guten Glauben an die Russen anzustoßen. Solche Fragen, das ist evident, berühren die Zukunft der gesamten Welt. Düster müsste es in der Tat um die Geschicke der Menschheit stehen, wenn eine schreckliche Art von Schisma entstünde zwischen den westlichen Demokratien und der Sowjetunion. Wenn neue Verheerungen alles zerstören würden, was von den Schätzen und Freiheiten der Menschheit übrig geblieben ist. Eine solche Warnung hatte etwas Apokalyptisches an sich. Wenn man weiß, was Churchill wusste, das Parlament aber nicht, wie weit die Amerikaner mit der Entwicklung der Atombombe waren. Über die erste gelungene Testexplosion machte ihm Truman 5 Monate später in Potsdam Mitteilung. Wie lange würde es dauern, bis auch die Russen sich das atomare Geheimnis verschafft hätten? Das Schisma, das Churchill an die Wand malte, ließ nicht lange auf sich warten. Es sollte als kalter Krieg die Welt auf Jahrzehnte hinaus überschatten. Verhindern hieß seine Devise, selbst zum Preis einer schrecklichen und erniedrigenden Unterwerfung, wie er die Fortsetzung der Allianz mit Moskau trotz des russischen Nichtstuns gegenüber dem Warschauer Aufstand bezeichnet hatte. In welche Rechtfertigungsnot er damit geriet, gab er in einem World Broadcast am 13. Mai 1945 offen zu. Wir müssen darauf achten, dass Worte wie Freiheit, Demokratie und Befreiung nicht verzerrt werden in ihrer wahren Bedeutung, wie wir sie verstehen. Es wäre wenig sinnvoll, die Hitleristen für ihre Verbrechen zu bestrafen, wenn Gesetz und Gerechtigkeit nicht etabliert würden oder wenn totalitäre Regierungen und Polizeistaaten die Stelle der deutschen Invasoren einnehmen. Für die Tausenden von Kosaken, Weißrussen und kroatischen Tito-Gegnern, die auf deutscher Seite gekämpft hatten und in Gefangenschaft geraten waren, gab es freilich keine Befreiung. Sie wurden aufgrund einer Absprache in Jalta an Moskau und Belgrad übergeben, was für die meisten von ihnen den sicheren Tod bedeutete. Operation Unthinkable. In den letzten Tagen des Krieges fielen den Alliierten deutsche Truppen en masse in die Hände. Allein mehr als 1 Million heute, telegrafierte Churchill am 4. Mai an seine Frau, die in Moskau für das sowjetische Rote Kreuz im Einsatz war. Bis morgen werden alle deutschen Truppen in Nordwestdeutschland, Holland und Dänemark kapituliert haben, fuhr er fort, um sogleich eine Mahnung anzuhängen. Und doch liegt unter diesen Triumphen eine vergiftete Politik mit tödlichen internationalen Rivalitäten. Diese waren längst zu einem Axiom seines Denkens geworden. Dabei gelang es ihm am 7. Mai sogar, General Eisenhower zu überreden, nach Prag vorzustoßen. Und tatsächlich erreichten einzelne US-Einheiten die tschechoslowakische Hauptstadt vor den Russen, nur um sofort zurückzuweichen, als die Rote Armee eintraf. Die Londoner Bevölkerung aber lag im Taumel, wie Churchill Roosevelts Nachfolger Harry Truman wissen ließ. Länger als bis zum Nachmittag des 8. Mai könne er seine geplante Radioansprache über die Kapitulation Deutschlands am 7. Mai nicht aufschieben, ohne Rücksicht auf den sowjetischen Partner, der den 9. Mai, den Tag der Unterzeichnung der deutschen Kapitulation in Berlin-Karlshorst, als Siegestag zu deklarieren beabsichtigte. Am Morgen des 8. Mai, des Victory in Europe, VE-Day, arbeitete Churchill im Bett an dem Radiotext, wobei er gleichzeitig anordnete, dass in der Hauptstadt genügend Bier für die abendlichen Feiern zur Verfügung sein müsse. »Der deutsche Krieg ist zu Ende«, verkündete er um 15 Uhr vor den Mikrofonen der BBC. »Eine ganze Welt hatte sich verschworen gegen die Bösen, die jetzt niedergestreckt vor uns liegen.« Doch lasst uns nicht auch nur für einen Moment vergessen, welche Mühsal und Anstrengung noch vor uns liegen. Noch ist Japan mit all seiner Hinterlist, seiner Gier nicht überwunden. Wir müssen jetzt all unsere Kraft der Vollendung dieser Aufgabe widmen. Advance, Britannia! Lang lebe die Sache der Freiheit! Gott schütze den König! Im Anschluss an diese Ansprache konnte sich Churchill nur mühsam im offenen Wagen einen Weg durch die Menschenmenge in Whitehall bahnen, zum Unterhaus, um auch dort Bilanz zu ziehen und den Abgeordneten zu danken, dass sie selbst in schlimmster Kriegsnot auf die Einhaltung demokratischer Prinzipien geachtet hatten. Ein letztes Wort richtete er an diesem Tag vom Balkon des Gesundheitsministeriums in Whitehall an die jubelnden Massen. »Dies ist euer Sieg!« Es ist der Sieg der Freiheit in jedem Land. In unserer ganzen Geschichte haben wir keinen größeren Tag erlebt als diesen. Jeder hat sich ins Zeug gelegt. Nicht die Jahre, nicht die Gefahren, noch die wilden Angriffe des Feindes haben den Willen der britischen Nation zur Unabhängigkeit geschwächt. Gott segne euch alle. Ein Sieg der Freiheit in jedem Land? Churchills Reden und das, was ihn im Geheimen umtrieb, waren oft zwei konträre Dinge, wie wir an vielen Punkten seiner Vita im Krieg sehen konnten. So überrascht nicht, dass auch der oben zitierte World Broadcast vom 13. Mai 1945 eine Wahrheit verbarg, die erst im Jahre 1998 nach Freigabe der entsprechenden Papiere durch das britische Nationalarchiv in Kew an den Tag kam. Churchill hatte seine militärischen Stäbe im Mai 1945 beauftragt zu prüfen, ob und wie ein Angriff gegen den russischen Bären, der sich über Europa verbreitet hat, möglich sei. Ihm schwebte vor, noch vor der Demobilisierung der amerikanischen Truppen, einen Weg zu finden, den Russen den Willen der USA und des britischen Empire aufzuzwingen, um einen ehrlichen Deal für Polen zu sichern. Andeutungen, die er von Truman glaubte, erhalten zu haben, ließen ihn hoffen, die amerikanische Haltung gegenüber der Sowjetunion zeige eine neue Härte. Und schon sprang seine Fantasie zu dem kühnen Gedanken eines Zurückdrängens der Roten Armee über. Operation Unthinkable, Operation Undenkbar, so hieß der nun in Churchills Kopf nicht undenkbare Plan, das Steuer herumzureißen, seine noch nach Jalta artikulierten Sorgen vor einem Krieg abzustreifen und militärisch gegen Moskau vorzugehen, nachdem allzu offenkundig geworden war, wie wenig Stalin seine Versprechen zu honorieren gedachte. Dieses Kapitel der Churchill-Geschichte ist bis heute so gut wie unbekannt. Die Weisung an die Generalität sah vor, auch deutsches Militär und was von deutscher Industriekapazität übrig geblieben ist, in den Plan einzubeziehen. Erwogen wurde die Rekrutierung von bis zu 100.000 deutschen Soldaten. Auch wenn eine aktive Kooperation anfänglich wegen der Kriegsmüdigkeit der deutschen Armee und der Bevölkerung wohl begrenzt sein dürfte, wie der Bericht, den die Stäbe erstellten, lakonisch konstatierte. Der Generalstab begleitete die Studie, die Sir Hastings Ismay Churchill am 8. Juni vorlegte, mit allen Zeichen professionellen Unglaubens, dass so ein Plan überhaupt Chancen habe. Das Resümee: Wir sind der Ansicht, dass, wenn Kampfhandlungen einmal begonnen haben, es unsere Kräfte übersteigen würde, einen schnellen, begrenzten Erfolg zu erzielen, und wir uns daher auf einen längeren Krieg ohne große Erfolgsaussichten gefasst machen müssten. Die Aussichten würden sogar noch unrealistischer, wenn die Amerikaner ermüdeten und gleichgültig würden und sich zurückzuziehen begännen, angezogen vom Magneten des Krieges im Pazifik. Den Namen Unthinkable hatten die Autoren der Operation selbst verpasst, in weiser Voraussicht, dass man Churchill gegenüber schweres Geschütz auffahren müsse, wollte man ihn von einem Gedanken abbringen, der in seinem Kopf Wurzeln zu schlagen begann. Déjà-vu. 25 Jahre, nachdem Churchill eine Koalition gegen das bolschewistische Russland zusammenzubringen gehofft hatte, bewegte ihn ein ähnlicher Gedanke nun gegenüber dem sowjetischen Nachfolgestaat. Geplantes Datum für den Beginn der Offensive: 1. Juli 1945. Den westlichen Alliierten und ihren Verbündeten hätten für einen Angriff 47 Divisionen zur Verfügung gestanden, 14 davon gepanzert, was etwas weniger als der Hälfte aller noch nicht demobilisierten Truppen entsprach. 40 Divisionen sollten in Reserve bleiben für Verteidigungs- oder Besatzungszwecke. Russlands militärische Stärke aber stand zu dem Zeitpunkt bei 170 Divisionen. Die Überlegenheit war also beträchtlich, auch wenn eine russische Division aus weniger Personal bestand als eine britische. Bei den Panzern war die Diskrepanz zu Ungunsten des Westens ebenfalls auffallend. Diese Handicaps, so formulierte der Bericht an Churchill, würden aus einer Offensive ein gefährliches Unternehmen machen. 8-mal kam in der Planungsstudie das Adjektiv hazardous vor, gefährlich oder risikoreich. Doch auftragsgemäß kalkulierten die Stäbe weiter und schlugen 2 Stoßrichtungen vor, einmal auf der Linie Stettin-Schneidemühl-Graudenz und zum zweiten entlang der Linie Leipzig-Posen-Breslau. Konsequent war ihre Schlussfolgerung: Wenn wir uns auf einen Krieg mit Russland einlassen, müssen wir auf einen totalen Krieg gefasst sein, der ebenso lang wie kostspielig sein wird. Und schließlich: Die Idee eines Angriffs ist natürlich illusorisch und die Chancen eines Erfolges jenseits des Möglichen. Es gibt gar keinen Zweifel, dass von nun an Russland die überragende Macht in Europa ist. Das Papier ist als Beispiel eines imaginierten Höhenfluges einmalig in der an Plänen und verworfenen Plänen reichhaltigen Ära Churchills als Kriegsherr. Psychologisch war seine Erkenntnis der neuen sowjetischen Gefahr meilenweit entfernt von der damaligen Einstellung der britischen Öffentlichkeit zu den heldenhaften Leistungen des russischen Bündnispartners im Krieg. Verglichen damit wog die Bedrohung für Polen nicht viel. Wie 1919-20 hätten Churchills Landsleute und sein eigenes Kabinett auch 1945 auf gar keinen Fall einen Waffengang gegen Russland mitgetragen. Die Nachbelichtung lässt freilich aus, was Churchill eigentlich antrieb. England war in den Krieg getreten, um die Freiheit Polens zu retten. Ein Ziel, das mit der Besatzung durch Sowjetrussland endgültig verfehlt wurde. Churchills Kriegsplan entsprang also durchaus nicht reiner Spinnerei, wie man rückblickend glauben mag, sondern war Ausdruck einer tiefen Erschütterung über die Perversion der Hoffnungen und Absichten von 1939. Der Undenkbarkeit seines Planes musste er sich am Ende beugen, aber er empfahl dem Generalstab, Operation Unthinkable als Codenamen beizubehalten. Doch jetzt für eine Studie in geografisch umgekehrter Richtung: Wie sich England verteidigen ließe, falls die Rote Armee gegen die Atlantikküste und die Kanalhäfen in Holland und Belgien vorstieße. Churchills Geist spielte mit allen Eventualitäten. Am 26. Januar 1949 resümierte er in einer Unterhausdebatte noch einmal seine tief in ihm wurzelnde Ansicht über den russischen Bären. »Ich glaube, dass der Tag kommen wird, an dem alle zweifelsfrei erkennen werden, und nicht nur die eine Seite dieses Hauses, sondern die gesamte zivilisierte Welt, dass es eine unermessliche Segnung für die Menschheit gewesen wäre, den Bolschewismus schon bei seiner Geburt erdrosselt zu haben. Das hätte den Krieg verhindert.« Potsdam, die Vertreibung der Deutschen. Am 12. Mai 1945 sandte Churchill dem neuen amerikanischen Präsidenten Harry Truman eine telegrafische Botschaft, Personal and Top Secret, die in die Geschichte eingehen sollte, weil sie einen Begriff verwendete, den Churchill ein knappes Jahr später im amerikanischen Fulton, Missouri, weltöffentlich machte. Das Wort vom eisernen Vorhang. Was wird unsere Position in einem oder in mehreren Jahren sein, so fragte Churchill Truman, wenn die britischen und amerikanischen Armeen dahingeschmolzen und die französischen noch nicht in größerem Maßstab formiert sind, wenn wir nur noch eine Handvoll Divisionen zur Verfügung haben, während die Russen möglicherweise 200 oder 300 der ihren aktiv in Dienst halten? Ein eiserner Vorhang ist vor ihrer Front herabgezogen. Wir wissen nicht, was dahinter vor sich geht. Es ist kaum zu bezweifeln, dass der gesamte Raum östlich der Linie Lübeck-Triest-Korfu sich bald in ihrer Hand befinden wird. Dem muss man das große von der amerikanischen Armee eroberte Gebiet zwischen Eisenach und der Elbe hinzufügen, das in wenigen Wochen besetzt sein wird, wenn die Amerikaner vor der russischen Macht zurückweichen. Dann wird der Vorhang erneut niedergehen. Und ein breiter Gürtel von Hunderten von Meilen eines russisch besetzten Territoriums wird uns von Polen abschneiden. Es sei, so fährt Churchill fort, lebenswichtig, zu einer Verständigung mit Russland zu kommen oder zu sehen, wo wir mit Russland stehen, ehe wir unsere Armeen tödlich schwächen oder uns auf unsere Besatzungszonen zurückziehen. Am 4. Juni schickte er ein zweites Telegramm zu dem Thema an Truman, indem er die Amerikaner davor warnte, sich lediglich auf ihre designierte Besatzungszone zurückzuziehen, da das die sowjetische Macht ins Herz Westeuropas bringen würde, sowie einen eisernen Vorhang zwischen uns und alles, was ostwärts liegt. Auf der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 wurden die neuen Grenzen des polnischen Staatsgebiets endgültig festgelegt, und die ehemals deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie, ca. 25% des Deutschen Reiches von 1937, polnischer Verwaltung unterstellt, bis zu einer endgültigen Friedensregelung, zu der es schließlich im deutschen Einigungsjahr 1990 kam. Eine dringende Frage betraf die Millionen Flüchtlinge, die jetzt entwurzelt wurden. Die sowjetische Seite behauptete, die Deutschen aus den abgetrennten Gebieten hätten diese längst verlassen und seien nach Westen geflohen. Dabei wohnten in Wahrheit im Februar 1945 noch mindestens 5 Millionen Deutsche im Raum östlich der damals geplanten polnischen Westgrenze. Diese sollte nach dem ursprünglichen Plan Englands und der USA nicht entlang der Görlitzer, sondern der Glatzer-Neiße verlaufen, was Breslau und das agrarisch reiche Westschlesien in deutscher Hand belassen hätte. Zur Begründung meinte Churchill in seiner bildhaften Sprache, man solle die polnische Gans mit deutscher Nahrung nicht so vollstopfen, dass sie Bauchschmerzen bekäme. Umsonst. Die polnische Gans bekam, was Stalin verlangte, und die Westalliierten bequemten sich widerstrebend zu der weiter westlich gelegenen Görlitzer Neiße. An der Umsiedlung von Bevölkerungsgruppen nach der endgültigen Verschiebung der polnischen Grenze hatte man in London und Washington nichts auszusetzen. In einer ausführlichen Unterhausrede nach seinem zweiten Moskau-Besuch im Jahre 1944 hatte Churchill bereits von Vertreibung gesprochen, als einer höchst zufriedenstellenden und dauerhaften Lösung. Wörtlich sagte er, es wird keine Vermischung der Bevölkerung mehr geben, mit ihren endlosen Unannehmlichkeiten wie einst in Elsass-Lothringen. Es wird reiner Tisch gemacht. Mich beunruhigt die Aussicht der Entwirrung von Bevölkerungen ebenso wenig wie diese großen Umsiedlungen, die unter den modernen Bedingungen viel leichter möglich sind als je zuvor. Das war ein versteckter Hinweis auf das Lausanne-Abkommen von 1923, das die Umsiedlung der griechischen Bevölkerung aus der Westtürkei nach Griechenland geregelt hatte. Der damalige Außenminister Lord Curzon nannte Lausanne eine schreckliche, verwerfliche Lösung. Und auch andere Kritiker wiesen auf das Ausmaß an Elend hin, mit dem die Vertreibung der Griechen vom türkischen Festland über die Bühne gegangen war. Churchill und die Amerikaner glaubten jedoch, die Umsiedlungen könnten diesmal auf geregelte und humane Weise gehandhabt werden, wie es Artikel 13 des Potsdamer Protokolls vorsah. Eine erträumte Annahme unter den Umständen des chaotischen Kriegsendes. An eine geordnete, geschweige denn humane Kontrolle dieser Menschenströme war gar nicht zu denken. Und die Schrecknisse der Vertreibung nahmen ihren Lauf, angefacht von dem Hass, der sich gegen das nationalsozialistische Deutschland aufgestaut hatte. Der amerikanische Völkerrechtler Alfred M. de Sayers, der 1977 als erster eine grundlegende Studie zu dem Thema verfasste, Deutsch, die Angloamerikaner und die Vertreibung der Deutschen, und den wir hier als Quelle heranziehen, erinnert daran, dass die Westalliierten auf die Ausweisung von höchstens 2 bis 4 Millionen Reichsdeutschen vorbereitet waren. Nicht aber auf die Vertreibung von über 8 Millionen aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien, dazu mehr als 3 Millionen Sudetendeutsche. Bei Eröffnung der Potsdamer Konferenz besaßen weder Truman noch Churchill eine genaue Vorstellung von der Größe der deutschen Bevölkerung östlich der Oder-Neiße-Linie in dieser Zeit des Umbruchs. So blieben sie hilflos den Statistiken ausgeliefert, die ihnen die andere Seite vortäuschte. Aber mit ihrem ursprünglichen Einverständnis legten die Angloamerikaner der Vertreibung ein Mäntelchen von Legalität und Berechtigung um, wie Sayers sagt, was die veröffentlichte Meinung auf beiden Seiten des Atlantiks freilich nicht täuschen konnte. So nannte die New York Times die Vertreibung im November 1946 den unmenschlichsten Beschluss, der jemals von zur Verteidigung der Menschenrechte berufenen Regierungen gefasst wurde. Die Vertreibung Churchills aus dem Amt. Churchill wollte die Kriegskoalition aus Tories und Labour nach dem 8. Mai 1945 eigentlich fortsetzen, wenigstens bis zum Sieg über Japan. Seine Popularität erreichte im Siegesmonat stolze 83%. Das lud zum Weitermachen ein. Aber es schien auch zu reichen für einen Versuch, sich, wenn nötig, an der Wahlurne ein neues Mandat zu beschaffen. Die öffentliche Meinung drängte in diese Richtung. Schließlich hatte seit 1935 keine Unterhauswahl mehr stattgefunden. Eine neue Generation von Wählern war herangewachsen und das demokratische System rief nach einer Feuerprobe. Der Regierungschef hätte jedoch gewarnt sein müssen. Seine persönliche Popularität war nicht übertragbar auf seine Partei. Die lag bei Umfragen bereits im Februar 1945 um 18% hinter Labour zurück. Das bewog Clementine, ihrem Mann nahezulegen, die Führung der Partei abzugeben. Du solltest dein großes Prestige nicht dafür hergeben, die Konservativen wieder an die Macht zu bringen. Diesen Kommentar von Churchills Ehefrau notierte sich Violet Bonham Carter schon 1944. Das klang, als sei in Clementines Augen das Ansehen ihres Mannes zu gut für reine Parteipolitik. Oder ahnte sie, dass Winston für die Friedenszeit nicht das richtige Talent besaß? Und wollte sie ihm suggerieren, sich nicht wieder in innenpolitische Schlachten zu stürzen, die anderen Regeln gehorchten als die heroischen Kämpfe des Krieges? Für Churchill war das keine Option. Er fürchtete den schwarzen Hund, der sich immer anmeldete, wenn eine Periode der Untätigkeit drohte, es sei denn, sie war durch Krankheit erzwungen. So löste er die Koalition am 23. Mai auf und führte bis zum Wahltag, dem 5. Juli, eine Caretaker-Regierung an, mit weitgehend konservativen Ressortministern. Was aber hatte er den Wählern innenpolitisch zu bieten? Sein Desinteresse an solchen Themen, dazu seine häufigen Abwesenheiten, waren keine Empfehlung. Schon im Mai 1944, als er sich im Unterhaus einen Kampf um die Frage der gleichen Bezahlung für Lehrerinnen und Lehrer leistete, die er ablehnte, hieß es allgemein, Churchill sei genau der richtige Mann am richtigen Platz für den Krieg, aber wohl kaum für den Frieden gemacht. Seiner Rede über Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß vom 13. Mai 1940 stellte er auf den Tag genau 5 Jahre später, in dem erwähnten World Broadcast vom 13. Mai 1945, eine Nachkriegsversion zur Seite. Auch sie mutig in ihrer schonungslosen Analyse. Doch war es nicht das, was die Menschen jetzt hören wollten. Ich muss euch warnen, wie ich es vor 5 Jahren tat. Ihr müsst euch weiter gefasst machen auf geistige und körperliche Anstrengungen und weitere Opfer für die großen Anliegen, wenn ihr nicht zurückfallen wollt in gewohnte Trägheit, in Verwirrung über die Ziele und in Furcht vor Größe. Labour dagegen und seine Verbündeten in den Medien hörten den Ruf der Wähler nach neuen sozialen Wohltaten, der nach Jahren des kargen Kriegsalltags nur zu verständlich war. Churchill schob das mit dem Argument zur Seite, man könne die Regierung nicht schon im Krieg, denn der herrschte im Pazifik weiterhin, auf Ausgaben verpflichten, deren Möglichkeit erst danach im Lichte der öffentlichen Kassen abschätzbar sei. Das war nicht nur die unwirsche Reaktion eines Mannes, der sich auf innenpolitische Fragen nicht einlassen wollte. Churchill kannte Englands ökonomische Schwäche nur allzu gut, auch wenn er sie aus nachvollziehbaren Gründen nicht an die große Glocke hängen wollte. Er hatte den Krieg mit geborgten Geldern geführt. In dieser Lage wollte er keine Wohlfahrtsausgaben versprechen. Die Bewegung für Sozialreformen hatte schon im Dezember 1942 mit der Veröffentlichung des amtlichen Beveridge Report einen Höhepunkt erreicht. Sein Autor Sir William Beveridge legte damit ein ehrgeiziges Manifest zur Sozialreform vor, einschließlich Sozialversicherung, nationalem Gesundheitsdienst, Vollbeschäftigung und anderen Aufgaben für den Wohlfahrtsstaat. Wie leicht hätte sich Churchill der Forderung nach solchen Reformen anschließen können, auch wenn er um den angeschlagenen Zustand der britischen Finanzen wusste. Er hätte nur an seine jungen Jahre als Handels- und Innenminister der Liberalen erinnern müssen, an seine Zeit als engagierter Sozialpolitiker, der damals zusammen mit Lloyd George den Anstoß zu vielen Neuerungen gegeben hatte, die Beveridge jetzt programmatisch bündelte. Stattdessen sprach Churchill, absorbiert von der Führung des Krieges, von Beveridge privat nur verächtlich als einem Windbeutel und Träumer. So fiel es an die Labour-Partei, nach ihrer Regierungsübernahme im Sommer 1945 den Beveridge-Bericht von 1942 zur Grundlage des britischen Wohlfahrtsstaates zu machen. Die Niederlage Churchills bei der Unterhauswahl vom 5. Juli 1945 konnte man kommen sehen. Der Premierminister beging noch etliche andere, zum Teil katastrophale Fehler in den kurzen Wahlkampfwochen. Am Abend des 4. Juni erstaunte er selbst viele seiner Freunde, als er erklärte, Labour werde in Großbritannien eine Art von Gestapo einführen, die zweifellos zu Beginn menschlicher aufträte. Aber kein sozialistisches System kann ohne eine politische Polizei etabliert werden, eine Gestapo. In Churchills Kopf hatten sich Labours Pläne zur Verstaatlichung sämtlicher Grundindustrien der Insel, wie auch der Bank of England und der nationalen Fluglinie, zu Horrorvorstellungen verdichtet, einem kollektivistischen Schreckensszenario, auf das er mit dem großen Hammer glaubte, einschlagen zu müssen. Auch Friedrich von Hayeks »The Road to Serfdom« 1944, »Der Weg zur Knechtschaft«, muss ihn beeindruckt haben. Vor allem das Kapitel über die sozialistischen Ursprünge des Nationalsozialismus. Aber all das entschuldigte nicht seine anstößige Sprache. War sie doch gegen eine Partei gerichtet, mit der zusammen er gerade 5 Jahre lang im Großen und Ganzen einträchtig regiert hatte. Und verdankte er nicht der Labour-Partei und ihrer Absage an Neville Chamberlain im Mai 1940 überhaupt an die Macht gekommen zu sein? Leo Amery, Churchills langjähriger Wegbegleiter, schrieb in seinem Tagebuch, der Premier habe einen großen Fehler begangen, so einfach von seinem Podest des Weltstaatsmannes herunterzuspringen, um eine fantastisch übertriebene Attacke gegen den Sozialismus zu reiten. Churchill aber gelobte Besserung und versprach bei der nächsten Gelegenheit Sozial- und Rentenversicherung, einen nationalen Gesundheitsdienst und Wohnungsbau, fast den Katalog von Labour. Dem Spätbekehrten wollte man die Konversion jedoch nicht so recht abnehmen, schien sie doch allzu sehr aus Opportunismus gespeist. Und so kam es zu dem Scherbengericht vom 5. Juli, das am 26. Juli während der Potsdamer Konferenz bekannt gegeben wurde, da man erst noch die Stimmen der britischen Soldaten in aller Welt hatte einsammeln müssen. Labour gewann mit 393 Sitzen, bei 213 für die Konservativen, 12 für die Liberalen und 22 für Independent Labour. Eine Lawine begrub Churchill, der doch vorab als sicherer Gewinner gegolten hatte. Es war eine der größten Niederlagen der Konservativen in ihrer Geschichte. Den Grund dafür sieht der Historiker Paul Addison letztlich in einem Paradox. Churchill hatte die ihm 1940 übertragene Aufgabe bravourös erfüllt. Und das machte ihn überflüssig. Seinen Platz in Potsdam nahm jetzt Clement Attlee ein. Den hatte Churchill freilich schon seit Beginn der Konferenz mit teilnehmen lassen. Ein bemerkenswertes Zeichen hoher politischer Kultur. Die Potsdamer Konferenz legte am 25. Juli eine Pause ein, damit Churchill bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses in London sein konnte. Zuversichtlich, dass mir das britische Volk erlauben würde, meine Arbeit fortzusetzen, schlummerte ich ein, so schreibt er im letzten Band seiner Kriegsmemoiren. Doch er, der im Krieg wie in Abrahams Schoß zu schlafen vermochte, hatte diesmal keinen ruhigen Schlaf. Kurz vor Tagesanbruch erwachte ich mit einem Ruck und von einem beinahe körperlichen Schmerzgefühl durchzuckt. Die bisher unterbewusste Überzeugung, dass wir geschlagen seien, setzte sich plötzlich in mir durch und beherrschte meine Gedanken. Zu Ende die Wucht der großen Ereignisse, mit denen oder gegen die ich so lange meinen geistigen Höhenflug aufrechterhalten hatte, und vor mir der Sturz. Keine Macht zur Formung der Zukunft. All die von mir angesammelte Erfahrung und Kenntnis vorbei und vertan. Es war also nicht wie 1918, als Lloyd George nach Ende des Ersten Weltkrieges mit einem Wahlsieg belohnt wurde. Beim Lunch am 26. Juli tröstete ihn Clementine, wie er später berichten wird: »Vielleicht ist es ein verkleideter Segen.« Ich antwortete: »Im Moment scheint er sich aber sehr gut verkleidet zu haben.« Lady Soames, Churchills jüngste Tochter, bestätigt, wie verletzt und erniedrigt sich ihr Vater gefühlt habe durch den plötzlichen Entzug der Wählergunst. Wahrscheinlich war das der Grund, warum er am 26. Juli, als er im Buckingham Palace seinen Rücktritt einreichte, den Hosenbandorden ablehnte, den ihm der König verleihen wollte. Eine solche Ehre nimmt man am besten nicht als Trostpflaster bei einer Niederlage entgegen, sondern im Besitz von Fortune und Macht. Erst 1953, jetzt wieder als Premierminister, ließ sich Winston Churchill durch die jugendliche Queen Elizabeth als Ritter des Hosenbandordens ehren, womit er auch den Titel eines Sir erhielt. Am 8. August bricht es aus ihm heraus, wie sich Lord Moran, sein Arzt und sein Eckermann, notiert: »Es ist zwecklos, Charles, zu behaupten, ich sei nicht schwer getroffen. Ich kann mich nicht damit abfinden, den Rest meines Lebens müßig zu gehen. Es wäre besser, ich wäre gestorben wie Roosevelt oder mit dem Flugzeug abgestürzt. Mich quälen Anfälle von Niedergeschlagenheit. Ich gehe um 12 schlafen. Nichts ist da, wofür es sich lohnt, länger aufzubleiben.« Vor allem peinigen ihn immer wieder die seiner Meinung nach verpassten Gelegenheiten des Jahres 1945. Polen und Amerikas Weigerung, Osteuropa zu zeigen, wer Deutschland und die Tschechoslowakei befreit hat, wie John Colville in The Churchillians schreibt, lassen ihm keine Ruhe. Den Krieg gewonnen, den Frieden verspielt. Nicht umsonst überschreibt er 1953 den Schlussband seiner Kriegsmemoiren mit »Triumph and Tragedy«. Höhenflug. Geschichte machen durch Memoiren. Die Wunde der Zurückweisung saß tief. Aber tiefer noch saß bei Churchill der überzeugte Demokrat, der am 26. Dezember 1941 vor dem US-Kongress den Satz geprägt hatte: »Ich bin ein Kind des Unterhauses. Ich wurde im Hause meines Vaters dazu erzogen, an die Demokratie zu glauben. Er konnte kaum hinter diesem Credo zurückbleiben, jetzt, wo er selbst die lebende Probe aufs Exempel geworden war. Allzu lange in Verbitterung zu verharren, war nie seine Natur, wie er auch 1915 nach der Schmach von Gallipoli bewiesen hatte. Ein Urlaub am Comer See im September, wo General Alexander mit ihm beim Malen wetteiferte, war der erste Ausflug in eine neue Leichtigkeit des Seins. An Clementine schrieb er: »Das Malen hat mir großes Vergnügen bereitet. Und ich habe allen meinen Ärger und Verdruss vergessen. Es ist eine wunderbare Kur, weil man beim Malen im Grunde an nichts anderes denken kann.« Ehrungen und Preise winkten in Europa und den USA. New York richtete ihm im März 1946 eine Konfetti-Parade aus. Sein Land war ihn los, die Welt lag ihm zu Füßen. Er blieb ein Name und erheischte weit größere Aufmerksamkeit als sein Nachfolger im Amt, Clement Attlee. Doch war da auch ein wichtiges Projekt, sein Memoirenwerk »Der Zweite Weltkrieg«. Das sollte der Historie seine Interpretation aufdrücken. Er war gut gerüstet dafür. Während der gesamten Kriegszeit hatte er sich wöchentlich eine Zusammenfassung von Briefen, Gesprächsprotokollen, Memoranden und anderen Dokumenten als Fahnenabzüge drucken und mit dem Vermerk »Persönliche Papiere des Premierministers« ablegen lassen. Mit der Sammlung dieser Papiere wollte er die Regeln umgehen, die solche Quellen auf Jahre hinaus unter Verschluss gehalten hätten. Aber er brauchte sich keine Sorgen zu machen. Attlee gewährte ihm bzw. der erprobten Schar seiner Forschungsassistenten freien Zugang zu allen Dokumenten, unter der Voraussetzung, dass keine Geheimnisse verraten und die Papiere nicht für parteipolitische Zwecke missbraucht würden. So war Churchill früher als andere Autoren von Erinnerungswerken auf dem Markt, mit einem großen zeitlichen Vorsprung auch vor Historikern, denen sich die Archive erst viele Jahre später öffneten. Wie schon für sein Werk »The World Crisis« ließ sich Churchill auch diesmal eine ironische Rechtfertigung als Historiker einfallen. In einer Unterhausdebatte vom Januar 1948 über außenpolitische Fehler in den Jahren zwischen den Kriegen riet er den Abgeordneten: »Ich bin der Meinung, dass es wesentlich besser wäre, wenn alle Parteien die Vergangenheit der Geschichte überließen. Umso mehr, als ich beabsichtige, diese Geschichte selbst zu schreiben.« Mehr noch als »The World Crisis« über den Ersten Weltkrieg sollte das neue Werk das Denken der Zeitgenossen bestimmen. Vor allem der erste Band, »Der Sturm zieht auf«, »The Gathering Storm«, der die 30er Jahre und die Appeasement-Zeit ins Gedächtnis rief, prägte auf Jahrzehnte die Sicht jener Epoche. Er war ein leidenschaftliches Plädoyer für Churchills Grundauffassung, die er diesem Band voranstellte: wie die englischsprachigen Völker durch ihren Unverstand, ihre Sorglosigkeit und Friedfertigkeit es zuließen, dass die Bösen aufrüsteten. Die These, dass der Krieg vermeidbar gewesen wäre, hätte man Hitler nur früher und konsequenter einen Riegel vorgeschoben, stand im Zentrum von Churchills Erzählung. Seit seinem Tod ist ihm nicht nur in diesem Punkt vielfach widersprochen worden. Noch auffallender ist, was Churchill in seinem Memoirenwerk alles unterschlägt. So findet sich bei ihm kein Wort über die manchmal bitteren Kämpfe zwischen der amerikanischen und der britischen Generalität, auch zwischen ihm selbst und Roosevelt und Eisenhower. Die Special Relationship überstrahlt alles, auch wenn sie manchmal weniger strahlte als dunkelte. Dresden und die Debatten über das Für und Wider des Bombenkrieges werden ausgelassen. Ebenso der Widerstand, den Churchill im Mai 1940 erst überwinden musste, um den Krieg gegen Hitler fortsetzen zu können. Auch enthält der berühmte erste Band keinen Hinweis darauf, wie unentschieden seine Haltung zu Hitler manchmal gewesen war. Im Buch ist sie konsequent von Anbeginn. Außerdem wird der Enthusiasmus des Abrüsters Churchill in den 20er Jahren, der wesentlich zur Schwächung der britischen Verteidigung zu Beginn des darauffolgenden Jahrzehnts beigetragen hatte, schamvoll übergangen. Fehler im Verlauf des Krieges, etwa das Desaster in Singapur, gibt Churchill dagegen offen zu, nachdem er sich den Lorbeer des Helden von 1940 erst einmal fest um die eigene Stirn gewunden hat. Dass sich viele Erfolge der Alliierten in der zweiten Hälfte des Krieges Ultra und den Dechiffrierkünstlern in Bletchley Park verdankten, konnte Churchill nicht zugeben, weil es strengster Geheimhaltung unterlag und erst 30 Jahre nach dem Krieg enthüllt wurde. Das lässt die Leistung der britischen Kriegsführung in seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges allerdings zuweilen leuchtender erscheinen, als sie es verdient hätte. David Reynolds hat Churchills Umgang mit der Geschichte 2005 eine meisterhafte Untersuchung gewidmet in Command of History, Churchill Fighting and Writing the Second World War. Im Oktober 1953, der sechste und letzte Band der Kriegsmemoiren war noch nicht erschienen, erfuhr Churchill, man habe ihm den Nobelpreis verliehen. Die anfängliche Freude über die Nachricht schlug rasch in Indifferenz um, als er hörte, es sei der Nobelpreis für Literatur, der für den Frieden hätte ihm mehr bedeutet. Churchill war nicht sonderlich darauf erpicht, im Dezember bei der Preisverleihung in Schweden zu erscheinen. So schickte er Clementine und Mary an seiner Stadt und entschuldigte sich mit einem Treffen mit Präsident Eisenhower in Bermuda zur gleichen Zeit. Die Laudatio auf den Preisträger trug der schwedische Autor Siegfried Sieverts vor. Churchills politische und literarische Leistungen, so deklarierte er, seien von einer Art, als habe Cäsar Ciceros Federkiel geschwungen. Der Text der Preisurkunde ehrt Churchill für seine Meisterschaft historischer und biografischer Darstellungen sowie für seine brillante Redekunst in der Verteidigung hoher menschlicher Werte. Aber welche Enttäuschung! Kein Wort über sein neues Monumentalwerk, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Am Ende nahm Churchill alles von der heiteren Seite. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut schreiben kann. Auch das Preisgeld, 12.100 Pfund steuerfrei, ein Vielfaches nach heutigem Maßstab, kam ihm nicht ungelegen. Ebenso wenig wie die Tantiemen für seine Bücher und die diversen Vorabdruckhonorare. 6 Millionen Exemplare waren allein von den ersten 5 Bänden der Kriegsmemoiren verkauft worden, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Ein phänomenaler Erfolg. Zum ersten Mal in seinem Leben war Churchill aller Geldsorgen ledig. Der Landvogt von Chartwell konnte aufatmen. Ratlos und rastlos für den Frieden. Der eiserne Vorhang. Der Churchill zwischen dem Verlust der Macht und der Rückkehr in die Downing Street im Oktober 1951, als die Konservativen die Charte von 1945 mit knapper Mehrheit wettmachen konnten, steht vor uns als ruheloser Aktivist seiner eigenen Agenda. Befreit von der Last der exekutiven Verantwortung, konnte er seinem Drang nach geistiger Führung, nach Beeinflussung politischer Entscheidung in sorgfältig gewählten internationalen Foren nachgeben. Die Recherchen zum großen Memoirenwerk über den Zweiten Weltkrieg waren angestoßen, die Geschäfte der Oppositionsführung an Anthony Eden abgegeben. Niemand erwartete, dass ein Churchill sich in parlamentarischer Kleinarbeit erschöpfen würde. Er ließ es bei gelegentlich heftigen Attacken auf die Attlee-Regierung bewenden. Während Englands Weltgeltung verlosch, wuchs er zu einer Weltmacht sui generis heran, eine Instanz, auf die man hörte. 2 Themen nahmen ihn besonders gefangen. Noch heute identifizieren wir sie mit seinem Namen. Das erste betraf die Sowjetunion, das zweite Europa. Im März 1946 reiste er auf Einladung von Präsident Truman in dessen Heimatstaat Missouri, um in dem Städtchen Fulton am Westminster College einen Vortrag zu halten. Truman selbst saß als Zuhörer mit auf dem Podium. Churchill gab seiner Rede, die ursprünglich Weltfrieden hatte heißen sollen, den Titel »The Seniors of Peace«, die Sehnen des Friedens. Als eiserne Vorhangrede ist sie weltberühmt geworden. In die Mitte stellte Churchill eine Erweiterung seines Telegramms an Präsident Truman vom 12. Mai des Vorjahres. Von Stettin an der Ostsee bis Triest am Mittelmeer hat sich ein eiserner Vorhang auf Europa herabgesenkt. Dahinter liegen all die Hauptstädte der alten Staaten Mittel- und Osteuropas. Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest und Sofia. Diese berühmten Städte und die Bevölkerung ringsum liegen alle im sowjetischen Wirkungskreis, so muss ich es nennen, und unterliegen auf die eine oder andere Weise nicht bloß sowjetischem Einfluss, sondern zu einem sehr hohen und in einigen Fällen zunehmenden Maße der Lenkung durch Moskau. Welchen Schluss man auch immer aus diesen Fakten, und es sind Fakten, ziehen mag, es ist gewiss nicht das befreite Europa, für das wir gekämpft haben. Es birgt nicht die Essenz eines dauerhaften Friedens. Was für ein Unterschied zu der Bilanz von Teheran, wo die großen drei sich in ihrer Schlusserklärung auf genau dies, einen dauerhaften Frieden, verpflichtet hatten. Doch kam Churchill nicht als Kreuzritter daher, bewaffnet mit Empörung. Es ist meine Pflicht, gewisse Fakten zur gegenwärtigen Lage in Europa vor Ihnen auszubreiten. Der ruhige Ton erhöht die Wirksamkeit der Analyse. Churchill lehnt es ab, zu glauben, dass ein neuer Krieg unvermeidlich ist oder gar unmittelbar bevorsteht. Auch die Führer Sowjetrusslands wünschten keinen Krieg. Was sie begehren, sind die Früchte des Krieges sowie die unbegrenzte Expansion ihrer Macht und Doktrin. Doch streckt er den Russen die Hand entgegen. Dies ist keine Rede über unversöhnliche Abgrenzung. Durch gutes Einverständnis mit Russland über viele friedliche Jahre hinweg, sowie dank der Stärke der englischsprachigen Welt und ihrer Verbindungen, könnte eine neue Friedensordnung in Europa geschaffen werden, unter den Auspizien der Vereinten Nationen. Der Stratege in Churchill kann jedoch einer bestimmten Tatsache nicht ausweichen. Was ich bei unseren russischen Freunden und Alliierten im Krieg sehen konnte, hat mich davon überzeugt, dass sie vor nichts weniger Respekt haben als vor Schwäche, zumal militärischer Schwäche. Wenn die westlichen Demokratien zusammenstehen, wird niemand sie belästigen können. Aber wenn sie sich spalten lassen oder in ihrer Pflicht versagen und die kommenden wichtigen Jahre einfach so dahingleiten lassen, dann könnte tatsächlich eine Katastrophe uns alle überwältigen. Die Wirkung dieses Vortrags, gerade auf Harry Truman, kann gar nicht überschätzt werden. Es war letztlich doch ein Call to Arms, ein Ruf zu den Waffen der Selbstverteidigung, zur Entschlossenheit, zu einer Politik der Stärke, wie man sie bald nannte. Truman griff die Botschaft auf. Schon ein Jahr später, am 12. März 1947, verkündete er in einer Rede, die der Churchills in Fulton an Dramatik nicht nachstand, vor dem amerikanischen Kongress seine eigene Doktrin, dass man freien, aber bedrohten Völkern zu Hilfe kommen müsse. Unmittelbarer Anlass waren das inzwischen von kommunistischen Partisanen bedrohte Griechenland sowie die ökonomisch abgewirtschaftete Türkei. In einer Sofortaktion beschloss der Kongress militärische und finanzielle Hilfspakete für beide Staaten. Truman sprach, wie von Churchill inspiriert: Die Saat totalitärer Regime lebt zu ihrem Gedeihen von Elend und Mangel. Sie wächst und verbreitet sich im bösen Boden von Armut und Unfrieden. Sie wächst zu ihrer vollen Höhe, wenn die Hoffnung eines Volkes auf ein besseres Leben gestorben ist. Wenige Monate später folgte Außenminister George C. Marshall mit dem nach ihm benannten Plan, dem European Recovery Program, ERP. Wie Churchill 1940, erlebte Truman nach 1945 seine Finest Hour. Stalin nahm den Fulton-Vortrag ernst genug, um sich wenige Tage später von einem Pravda-Journalisten dazu interviewen zu lassen. Seine Antworten lesen sich partienweise wie eine Einübung in Newspeak, wie man nach George Orwells Roman 1984 die indoktrinierte Verdrehung von Sprache bezeichnen sollte. Die Feindschaft zwischen Polen und Russland, so belehrte Stalin den journalistischen Vertreter der Wahrheit, russisch Pravda, hat der Freundschaft zwischen beiden Ländern Platz gemacht und Polen, das gegenwärtige demokratische Polen, will nicht mehr Spielball in ausländischen Händen sein. Churchills wiederholter Rekurs auf die englischsprachigen Völker erzeugte bei Stalin besonderen Unwillen. Mr. Churchill und seine Freunde haben eine auffallende Ähnlichkeit mit Hitler und seinen Freunden. Hitler bereitete seinen Krieg durch Proklamation einer Rassentheorie vor, der zufolge nur deutschsprachige Menschen eine überlegene Nation bildeten. Mr. Churchill ist dabei, ebenfalls mit einer Rassentheorie einen Krieg zu entfachen. Tatsächlich präsentieren Mr. Churchill und seine Freunde in Großbritannien und den USA den nicht englischsprachigen Nationen ein Ultimatum. Akzeptiert unsere Herrschaft freiwillig, dann wird alles gut. Andernfalls ist Krieg unausweichlich. Winston Churchill, Vater der europäischen Einigung? In der Aula der Universität Zürich prangt eine große Tafel zur Erinnerung an ein bedeutendes Datum der europäischen Nachkriegsgeschichte. Winston Churchill hielt in dieser Aula am 19. September 1946 seine Zürcher Rede an die akademische Jugend. Therefore I say to you, let Europe arise. Darum sage ich euch, lasst Europa erstehen. Inmitten des Chaos der Zeit und der totalen Erschöpfung erhebt Churchill in der Schweiz eine Stimme der Hoffnung. Aber am Anfang stehen wie immer die Tatsachen. Ich möchte heute über die Tragödie Europas zu Ihnen sprechen. Unter den Siegern herrscht eine babylonische Verwirrung misstönender Stimmen. Unter den Besiegten das trotzige Schweigen der Verzweiflung. Quo vadis Europa? Darüber wird zu dieser Zeit viel gerätselt, bei den Bürgern und in den politischen Kanzleien. Doch es bleibt Churchill vorbehalten, in Zürich die entscheidende Losung zu formulieren. Er mobilisierte einst die englische Sprache und schickte sie in die Schlacht, wie Ed Morrow schrieb. 6 Jahre später betreibt Churchill mit dem Arsenal seiner Sprache eine zweite Mobilmachung für eine zweite Schlacht, um die Gestaltung der europäischen Zukunft. Fulton und Zürich sind aus einem Stoff gewoben. Wie in Missouri überrascht Churchill in der Schweiz mit kühnen Perspektiven. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. Nur auf diese Weise werden Hunderte von Millionen sich abmühender Menschen in die Lage versetzt werden, jene einfachen Freuden und Hoffnungen wiederzuerhalten, die das Leben lebenswert machen. Wie ein guter Schauspieler kostet der Redner die Dramatik dessen aus, was er als seine Kernbotschaft bereithält. Ich sage Ihnen jetzt etwas, das Sie erstaunen wird. Der erste Schritt zu einer Neuschöpfung der europäischen Völkerfamilie muss eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. Nur so kann Frankreich seine moralische und kulturelle Führungsrolle in Europa wiedererlangen. Es gibt kein Wiederaufleben Europas ohne ein geistig großes Frankreich und ein geistig großes Deutschland. Churchill zitiert William Gladstone, den großen liberalen Premierminister des 19. Jahrhunderts, der vom segensreichen Akt des Vergessens gesprochen hatte. Daran knüpft Churchill an. Wir alle müssen den Schrecknissen der Vergangenheit den Rücken kehren. Wir müssen in die Zukunft schauen. Wir können es uns nicht leisten, den Hass und die Rachegefühle, welche den Kränkungen der Vergangenheit entsprangen, durch die kommenden Jahre mitzuschleppen. Das war typisch für Churchills Grundeinstellung gegenüber jedem Gegner, mit dem er es zu tun hatte. Im Krieg Entschlossenheit, in der Niederlage Trotz, im Sieg Großmut, im Frieden guter Wille, sollte das Motto seiner Memoiren über den Zweiten Weltkrieg lauten. Doch Frankreich ließ sich nicht so leicht umwerben. General de Gaulle äußerte sich in einem Gespräch mit Duncan Sandys, dem proeuropäisch orientierten Schwiegersohn Churchills, im November 1946 skeptisch zu Churchills Idee. Ein wiedererstarkter Nachbar jenseits des Rheins müsse verhindert werden, da Frankreich kein bloßes Anhängsel Deutschlands sein dürfe. Aber schon 4 Jahre später beantwortete der Schumann-Plan, die Grundlage der Montanunion zwischen Frankreich, der Bundesrepublik, Italien und den Benelux-Staaten, einen Teil der Sorgen des Generals. Allgemein stieß Churchills Rede auf breite Zustimmung. Der Ex-Premier hatte ausdrücklich an die Tradition der 1923 von Richard Graf Coudenhove-Kalergi gegründeten Pan-Europa-Bewegung angeknüpft. Und dieser revanchierte sich in seinen Memoiren mit einer begeisterten Analyse, in der er Churchill den größten Realpolitiker des Jahrhunderts nannte. Das würde man sehen. Auch der späte Churchill, dem wir uns jetzt nähern, war ein Mann der Widersprüche. Schon bei seinem zweiten Parteiwechsel in den 20er Jahren hatte er ein Wort Kardinal Newmans aus dessen Autobiografie von 1864 aufgegriffen. Leben heißt sich ändern, und vollendet sein heißt, sich oft geändert zu haben. Angela Merkel zitierte in ihrer Rede vor beiden Häusern des britischen Parlaments am 27. Februar 2014 diesen Satz im Zusammenhang eines notwendigen Wandels der EU. Ein zweischneidiges Rezept. Wenn zur Perfektion ein häufiger Wechsel gehört, so wurde der späte Churchill, was Europa anging, die perfekte Enttäuschung. Doch zunächst ging er mit fliegenden Europafahnen voran. So am 17. Mai 1947 auf der United Europe Rally in der Londoner Royal Albert Hall, wo er mit charakteristischem Aplomb einen Welttempel des Friedens vorstellte, der auf vier Säulen ruhe, den USA, der Sowjetunion, dem britischen Empire und Commonwealth und auf Europa. Was Moskau in diesem Tempel zu suchen hatte, wurde nicht ganz klar, es sei denn, man erinnerte sich daran, was Churchill gegen Ende seiner Rede in Fulton gesagt hatte. Großbritannien, das britische Commonwealth, das mächtige Amerika und, so hoffe ich wenigstens, Sowjetrussland, denn dann wäre tatsächlich alles gut, sollen die Freunde und Förderer des neuen Europa sein und dessen Recht zu leben und zu leuchten beschützen. Höhepunkt dieser Phase von Churchills europäischem Engagement wurde der Kongress der Europa-Union in Den Haag am 7. Mai 1948. Churchill wurde Ehrenpräsident der Union, zum ersten Mal traf er auch Konrad Adenauer. Wichtigstes Ergebnis waren die Gründung des Europarates sowie die Inauguration der Europäischen Bewegung. Erfreut hörte der Kongress, was Churchill über die Fusion nationaler Souveränitäten in einem sich immer enger zusammenschließenden Europa vortrug. Es ist möglich, darin eine allmähliche Wahrnehmung jener größeren Souveränität zu sehen, unter der die unterschiedlichen Bräuche und Charakteristiken der beteiligten Nationen geschützt würden. Doch die Worte trogen. Churchill sprach mehr wie der Taufpate eines geeinten Europa als wie ein Teilnehmer an jener Souveränitätsfusion, die er hier in so wohlgesetzten Worten als möglich empfahl. Das wurde spätestens 1951, nachdem er in die Downing Street zurückgekehrt war, als das große Missverständnis seiner Haltung zu Europa erkannt, man kann auch sagen, durchschaut. Bei Konrad Adenauers zweitem Besuch in London im Mai 1953 zeichnete Churchill auf einer Tischkarte das Bild von drei sich überschneidenden Kreisen: das britische Empire, die USA und das vereinte Europa. Im Schnittpunkt der Kreise machte er einen Punkt: Großbritannien. Nie würden er oder, wie sich herausstellen sollte, ein anderer britischer Premierminister jemals Englands Beziehungen zu Amerika oder zum Commonwealth, einem supranationalen Europa zuliebe, aufgeben. England hatte eine Rolle auch in Europa zu spielen, durchaus, aber eine eher begleitende. Es beharrte auf seiner freien Hand. Ende der 40er Jahre sah man das noch nicht so deutlich. Und so dampfte der Europa-Express mit Churchill als Lokführer zügig voran. Am 17. August 1949 fand in Straßburg das Eröffnungstreffen des im Mai desselben Jahres gegründeten Europarates statt. Man feierte Churchill als »The First Citizen of Europe«, als den ersten Bürger Europas. Bei seiner Rede blickte er in den Saal der Delegierten und fragte spontan: »Wo sind die Deutschen?« Das zeigte Wirkung. Schon im Juli 1950 wurde die Bundesrepublik assoziiertes Mitglied des Europarates und ein Jahr später vollberechtigtes. Im Mai 1950 verabschiedete der Europarat auf Vorschlag Churchills eine Resolution zugunsten einer europäischen Armee, zu der Deutschland Kontingente beisteuern wollte. In beiden Fällen ergriff Churchill zu Hause seine Chance als Oppositionsführer und attackierte die Attlee-Regierung ob ihrer ablehnenden Haltung. »Nationale Souveränität ist nicht unantastbar«, deklarierte er im Unterhaus. »Sie könne vermindert werden, wenn ein solcher Schritt Vorteile bringe.« Ab Oktober 1951 erneut an der Macht, schien der bald 77-Jährige seinen europäischen Enthusiasmus jedoch rasch zu vergessen. So bezeichnete er den Vorschlag einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, letztlich eine Fortschreibung seiner eigenen Idee, als ein verschwommenes Amalgam. Vor allem Außenminister Eden verschloss sich jeder britischen Verpflichtung in einem föderalen Europa. Weder er noch Churchill wollten einem karolingischen Reich angehören, das sie rings um die Montanunion sich entwickeln sahen. Die atlantische Option war ihnen wichtiger. In der NATO lag für sie das Geheimnis einer europäischen und einer atlantischen Ordnung geborgen. Während Adenauers erstem Besuch bei dem neu gewählten Premierminister im Dezember 1951 entspann sich zwischen beiden folgender Dialog, den Hans von Herwarth, der damalige deutsche Botschafter in London, in seinen Memoiren überliefert hat. Churchill zum Bundeskanzler: »Sie können beruhigt sein. Großbritannien wird immer an der Seite Europas stehen.« Darauf Adenauer: »Herr Premierminister, da bin ich ein wenig enttäuscht. England ist ein Teil Europas.« Nein, als Baumeister der europäischen Einigung, gar der heutigen Europäischen Union, lässt sich Churchill nicht vereinnahmen. Das schmälert nicht sein Verdienst, in desolater Zeit mächtige Zukunftsimpulse gegeben zu haben, die damals von unschätzbarem Wert waren. Im Grunde ist Churchill immer seiner Überzeugung treu geblieben, die er im Februar 1930 in der vielgelesenen amerikanischen Zeitschrift Saturday Evening Post veröffentlicht hatte. Sein Essay trug die Überschrift »Die Vereinigten Staaten von Europa«, ein Terminus, den er in Zürich wieder aufgreifen sollte. »Großbritannien werde nie zu diesen Vereinigten Staaten gehören«, schrieb er damals, »denn wir haben unsere eigenen Träume und Aufgaben. Wir stehen zu Europa, gehören aber nicht dazu. Wir sind verbunden, aber nicht umfasst. Wir sind interessiert und assoziiert, aber nicht absorbiert. Wir gehören zu keinem einzelnen Kontinent, sondern zu allen.« Die Passage ist es wegen ihrer Bedeutung für Churchills politische Entwicklung wert, im englischen Original zitiert zu werden. »We are with Europe, but not of it. We are linked, but not comprised. We are interested and associated, but not absorbed. We belong to no single continent, but to all.« Im Grunde spielt diese Auffassung bis heute in die komplexe Haltung der Insel zum europäischen Kontinent hinein. 10 Downing Street. Die zweite Amtszeit. Clement Attlee, der Sieger von 1945, hatte den Termin für die nächste Unterhauswahl auf den 23. Februar 1950 gelegt. Auf den Wahlkampf bereiteten sich die Spitzenfiguren der Tories, allen voran Richard Austin Butler im Forschungsdepartement der Partei, bereits 1947 mit einem Grundsatzpapier, The Industrial Charter, vor. Damit wollten sie demonstrieren, wie viel sie aus ihrer Niederlage 1945 und von dem neuen Zeitgeist, der auf den Wohlfahrts- und Versorgungsstaat setzte, gelernt hatten. Das Papier verband Elemente der Planwirtschaft mit solchen des freien Marktes, ohne freilich den inhärenten Konflikt zwischen beiden aufzulösen. John Maynard Keynes Ideen, das Management von Nachfrage, setzten sich jetzt auch unter den Tories durch, was ihr Wahlprogramm »The Right Road for Britain« belegte. Die Wohlfahrtsreformen von Labour, allen voran der nationale Gesundheitsdienst, waren nicht mehr tabu, und auch die Nationalisierung der Schlüsselindustrien wollten die Konservativen, bis auf wenige Ausnahmen, fortsetzen. Konsenspolitik, wie Margaret Thatcher später verächtlich schnauben sollte. Labour schwächelte. Die angekündigten Reformen von 1945 waren mehr oder weniger umgesetzt und von der Opposition, wie gesagt, sogar so gut wie akzeptiert worden. Die Regierung litt an Ermüdung, und so kam das Ergebnis der Wahl nicht überraschend. Der große Stimmenvorsprung von 1945 war auf nur noch 6 Mandate geschrumpft. Damit würde man keine volle Legislaturperiode durchhalten. Daher rief Attlee erneut zur Wahl, diesmal für den 25. Oktober 1951. Doch da stand es mit Labours Siegesaussichten noch schlechter. Im Juni 1950 war der Koreakrieg ausgebrochen, an dem sich London als Verbündeter der USA beteiligte, was den Staatshaushalt stark belastete. Krisen in Ägypten, Iran und an anderen Brennpunkten entglitten dem Foreign Office, und zu allem Unglück konnten sich 2 Spione Moskaus, Guy Burgess und Donald McLean, kurz vor ihrer Gefangennahme im Mai 1951 in die Sowjetunion absetzen. Attlee machte im Wahlkampf den gleichen Fehler wie Churchill 1945. Er übertrieb stark, holte den alten Kriegstreibervorwurf aus der Mottenkiste und stellte Labour als das letzte Bollwerk vor einem dritten Weltkrieg dar. Churchill habe bereits den Finger am Abzug. Dennoch fiel der Umschwung zu den Tories mit einer 26-Sitze-Mehrheit gegenüber Labour relativ bescheiden aus. Das war nicht überwältigend, aber es reichte. Im Alter von fast 77 Jahren wird Winston Churchill 1951 also zum ersten Mal durch eine demokratische Wahl Premierminister. 51 Jahre sind vergangen, seit er als Abgeordneter für den Wahlkreis Oldham am 1. Oktober 1900, noch zu Zeiten Königin Victorias, ins Unterhaus einzog. Ein halbes Jahrhundert hat sein Name nun die Zeitgenossen angezogen oder befremdet, fasziniert oder irritiert. Seine Laufbahn hatte begonnen, noch ehe die Gebrüder Wright ihre ersten Flugversuche absolvierten. Nun findet er sich mit seinem neuen Mandat in der Ära des Gleichgewichts des Schreckens wieder. Die nukleare Drohung lastet wie ein Albtraum auf der Gegenwart. 1949 war die Sowjetunion mit ihrem ersten Atombombentest mit den USA gleichgezogen. Die Amerikaner folgten 1952 mit der ersten Zündung einer Wasserstoffbombe, Moskau ein Jahr später mit der seinen. Auch Großbritannien testete im Oktober 1952 in Westaustralien seinen ersten nuklearen Sprengstoff. Ein atomares Wettrüsten zeichnete sich ab. Wie lange würde der Kalte Krieg nur ein kalter bleiben? Das war der welthistorische Rahmen, in dem sich Churchills zweite Periode als Premierminister abspielte, und der Mann der Voraussicht und der Suche nach Mitteln, mit den Herausforderungen der Zeit fertig zu werden, warf sich mit letzter Inbrunst auf ein Zukunftsthema par excellence. Frieden, Abbau der nuklearen Konfrontation, Entspannung. Darum drehte sich sein Denken jetzt fast ausschließlich. Verlangte seine Karriere nicht genau nach einer solchen finalen Krönung? Der Weltfriedensstifter Winston Churchill? Innenpolitisch suchte der neue Premier die Versöhnung zwischen den alten ideologischen Fronten. Auch hier wollte er Frieden stiften. Ihm lag nicht mehr an Konfrontation. Konsens fiel leichter. Und der Patrizier in ihm entdeckte eine neue Vorliebe für die arbeitenden Massen und deren Gewerkschaftsvertreter. In seiner Regierungserklärung am 4. November 1951 wartete er mit einer erstaunlichen Botschaft auf. Was die Nation jetzt braucht, sind mehrere Jahre einer ruhigen, stetigen Regierung und sei es nur, um der sozialistischen Gesetzgebung Zeit zu voller Reifung zu lassen. Das von dem ehemaligen Sozialistenfresser Churchill. Verträglichkeit wurde die Erkennungsmelodie dieser Jahre. Die dogmatische Beruhigung erzeugte ein allgemeines Gefühl des Wohlbehagens. Der soziale Friede wurde gewahrt, Lohnforderungen seitens der Gewerkschaften wurden gnädig behandelt, die Wirtschaft zeigte trotzdem willkommene Triebe der Erholung. Die Ministerkollegen mussten einiges in Kauf nehmen bei ihrem alternden Premierminister. Seine langen Monologe, seine nostalgischen Rückblicke, zunehmende Konzentrationsschwäche. Uns war klar geworden, dass er einer anderen Zeit angehörte, schreibt Lord Moran. Klar geworden war es auch den Amerikanern. Kurz nach seiner Wahl brach Churchill zu Präsident Truman auf, um möglichst rasch die alten Bande neu zu knüpfen. Das State Department aber warnte Truman im Vorfeld, der Großmeister der globalen Geste werde ihn sofort mit seinem Charme einzufangen versuchen. Dabei sei es Churchills eigentliches Ziel, Großbritanniens sinkendes Prestige, seinen sinkenden Einfluss aufzufangen durch die Demonstration der Special Relationship zwischen dem Vereinten Königreich und den USA. Das Weiße Haus solle demgegenüber betonen, dass die Special Relationship am besten funktioniere im Verbund mit anderen multilateralen Beziehungen Amerikas, etwa der NATO. Gilt diese Haltung Washingtons gegenüber London nicht noch heute? Wobei man die NATO um die Beziehungen zur EU ergänzen darf? Auch im Kongress, wo Churchill erneut auftrat, glaubte man, die Stimme einer vergangenen Zeit zu hören. Trumans Außenminister Dean Acheson spürte an den Antworten Churchills während der Gesprächsrunden, dass es dem Gast an Vertrautheit mit den Details fehlte. Ein Resultat der langen täglichen Pein von permanenten Entscheidungen und Aktionen. In der Tat, kein Action this day gab es mehr bei dem Mann, der inzwischen auf die 80 zuging. Ein Jahr später, im Januar 1953, notiert sich Trumans Nachfolger Ike Eisenhower nach einem erneuten Besuch Churchills in Washington in seinem Tagebuch, der Premierminister zeige sehr deutlich die Wirkung seiner vergehenden Jahre. Churchills beständiger Hinweis auf die Special Relationship, mit dem er die Waffenbrüderschaft aus dem Krieg neu zu beleben hofft, nervt den Präsidenten ein wenig. Selbst wenn das Bild akkurat gewesen wäre für jene Tage, so hat es doch keine Anwendung in der Gegenwart, zitiert Keith Robbins einen Tagebucheintrag Eisenhowers. Wie weit doch die Einschätzung dieses Grundpfeilers der britischen Außenpolitik zwischen den beiden Küsten des Atlantiks inzwischen auseinanderklaffte. Dazu passte Achesons im Dezember 1962 geäußertes Urteil, England habe ein Empire verloren, aber noch keine neue Rolle gefunden. Adenauer misstraut Churchill. Von vergehenden Jahren aber will Churchill nichts wissen. Seine Ambition ist es, der Sterblichkeit zu trotzen und die Voraussagen, er würde nach kaum mehr als 2 Jahren zurücktreten und seinem designierten Nachfolger Anthony Eden die Zügel überlassen, Lügen zu strafen. Geht er, geht er nicht? Diese Frage dominierte das Gespräch nicht nur auf den Korridoren von Whitehall. Der Respekt vor dem großen alten Mann brachte es mit sich, dass man ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war, während Eden mit den Füßen scharrte. Da beendeten 2 Ereignisse im Frühjahr 1953 alle Spekulationen. Am 5. März starb Stalin und am 12. April musste sich Eden in den USA dem ersten von insgesamt 4 operativen Eingriffen unterziehen, die ihn für 6 Monate aus dem Rennen werfen sollten. Gelbsucht, Gallensteine, Magen- und Darmprobleme, die Plagen rissen nicht ab. Jetzt konnte erst recht niemand auf Churchill verzichten. Und dieser nicht auf seine große Chance für eine kühne Ost-West-Initiative. Er erzählte allen, die es hören wollten, dies sei seine letzte große Aufgabe, die Rechtfertigung für sein Verbleiben im Amt. Anstoßen, etwas bewegen, wie in Fulton, Zürich und Den Haag, den Reigen der großen 3 wiederbeleben. Dazu drängte es ihn. Seine Hoffnung richtete sich zunächst auf Stalins Nachfolger Malenkov. Schon am 11. März trägt er in einem Telegramm an Eisenhower vor, die USA und Großbritannien würden unverantwortlich handeln, wenn sie die Chance nicht ergriffen, ein neues Kapitel der Weltpolitik zu eröffnen. Mitte April stellt er in Glasgow in einer Rede vor schottischen Konservativen aus der Tiefe seines Wunschdenkens die Frage, ist da eine Brise in der gequälten Welt? Konrad Adenauer befürchtete einen Lufthauch ganz anderer Art. Dass die westlichen Verbündeten hinter seinem Rücken einen Deal mit der Sowjetunion aushecken, gar der Neutralisierung eines wiedervereinigten Deutschlands zustimmen könnten, wie Stalin sie 1952 in verschiedenen Noten vorgeschlagen hatte. Was jetzt an Verstimmungen zwischen Bonn und London folgte, hat niemand besser beschrieben als Hans-Peter Schwarz im März 1994 auf einem Kolloquium des Churchill-Archivs in Cambridge, des heutigen Churchill Center. Nach dem Tod Stalins kabelte Churchill am 21. April 1953 ans Weiße Haus: Meiner Meinung nach wäre es das Beste, die drei siegreichen Mächte, die 1945 in Potsdam auseinandergingen, würden wieder zusammenkommen. Wenn es nicht anders ginge, würde er auch alleine nach Moskau reisen, eine Idee, gegen die Eisenhower sofort Einspruch erhob. Dann kam das Unglück mit Churchills Unterhausrede vom 11. Mai, über die niemand im Voraus eingeweiht worden war. Der Brite schlug eine Gipfelkonferenz ohne feste Agenda vor und ventilierte eine Art von Locarno-Vertrag, um Russlands Sicherheitsinteressen gegenüber Deutschland zu regeln. Russland hat ein Recht, sich vergewissert zu fühlen, dass, soweit es menschlichen Arrangements möglich ist, die schrecklichen Vorgänge von Hitlers Invasion sich nie wiederholen werden und dass Polen eine freundliche Macht und ein Puffer bleibt, wenn auch kein Marionettenstaat. Zum Ausgleich zu dieser Rhetorik gab er an die Adresse Adenauers, der weiseste deutsche Staatsmann seit den Tagen Bismarcks, das Versprechen ab, England werde seinen Verpflichtungen gegenüber Westdeutschland nicht untreu werden. Vier Tage später bekam der Bundeskanzler Gelegenheit, bei seinem Besuch in London mit Churchill über dessen Rede zu sprechen. Im Internet kann man das Protokoll der Aussprache zwischen den beiden fast gleichaltrigen Politikern von Dolmetscher Heinz Weber erstellt abrufen. Churchill rechtfertigte die umstrittene Unterhausrede mit dem Hinweis, seine Regierung sei darauf bedacht, beim britischen Volk nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, dass nicht alles versucht worden sei, um zu einer Entspannung zu gelangen. Selbst wenn sich nachträglich herausstellen sollte, dass die Wandlung Russlands nicht ernst gemeint war. Locarno als Beispiel scheine ihm mit den gegenseitigen Beistandsverpflichtungen eine gute Idee zu sein. Auch Humor durfte bei Churchill nicht fehlen. Er kam noch einmal auf seine Bezeichnung Adenauers als des weisesten deutschen Staatsmannes seit den Tagen Bismarcks zurück. Ursprünglich wollte er ihn den weisesten Staatsmann Europas nennen, vermerkt das Protokoll. Er sei dann aber darauf aufmerksam gemacht worden, dass diese Formulierung andere hätte beleidigen können. Der Kanzler ließ sich nicht einfangen, sondern erinnerte daran, wie Churchill ihm anlässlich seines Besuchs im Jahr 1951 versichert habe, dass Großbritannien zu seinen Verpflichtungen stehen und niemals Vereinbarungen hinter dem Rücken anderer treffen werde. Sir Winston bestätigte dies erneut. Dem aufschlussreichen Protokoll ist eine Anmerkung beigefügt, die noch tiefer blicken lässt in die lauernde Unsicherheit, die Adenauer zu schaffen machte. Da lesen wir, was Ministerialdirektor Herbert Blankenhorn, der als Leiter der politischen Abteilung im Auswärtigen Amt dem Treffen beiwohnte, sich am selben Tag notierte. Churchill machte gelegentlich einen recht uninformierten, fast abwesenden Eindruck. Wenn er aus seinen Träumen aufwacht und Fragen stellt, so gehen sie sehr oft am Thema vorbei. Wie dieser Mann angesichts seines Körperzustandes das britische Empire leiten will, ist kaum fassbar. Der Kanzler ist von diesem zeitweilig völligen Versagen seines Gesprächspartners sehr negativ beeindruckt. Das Drama war noch nicht beendet. Noch während Adenauer seine guten Beziehungen zu Churchill am 16. Mai vor der Presse erläuterte, muss dieser in kleinem Kreis eine alarmierende Bemerkung gemacht haben, über die Sir Pearson Dixon aus dem Foreign Office drei Tage später einen Top-Secret-Bericht an Sir William Strang, den Permanent Undersecretary des Außenministeriums, erstellte. Im Laufe einer allgemeinen Unterhaltung habe Churchill an jenem 16. Mai gesagt, er habe in seinem Kopf noch nicht abgeschlossen mit der Möglichkeit eines vereinten, neutralisierten Deutschland. Er machte diese Bemerkung im Zusammenhang einer möglichen hochrangigen Diskussion mit den Russen Und was er meinte war, glaube ich, es könnte sich als wünschenswert herausstellen, einer solchen Lösung für Deutschland als Teil einer Übereinkunft mit Russland zuzustimmen. Strang kommentierte, Churchill habe so etwas auch ihm gegenüber angemerkt. Er sei bereit, eine Vereinigung und Neutralisierung Deutschlands zu erwägen, wenn die Deutschen das wünschten. Aber nur dann. In der Tageszeitung Die Welt erschien kurz darauf eine Karikatur Churchills als alter Mann, der wie Neville Chamberlain an Papier schwenkt. Frieden in unserer Zeit. Der Leitartikel daneben meinte, hier werde etwas auf deutsche Kosten ausgeheckt. Doch Churchill, vom Foreign Office eines Besseren belehrt, lenkte bald ein und bekräftigte nach dem Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 in einem Telegramm an Adenauer seine Verpflichtung auf die gemeinsame Deutschlandpolitik der Verbündeten, wie sie in der westlichen Antwort auf Stalins letzte Note am 23. September 1952 niedergelegt worden war. Ziel sei eine deutsche Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. So wurde auch diese Operation Unthinkable, wenn sie denn eine war, schon als Gedanke abgeblasen. End of Empire. Churchill, in der Blüte des viktorianischen Zeitalters geboren, der letzte Imperialist seiner Generation, hat, was überraschend ist bei einem Globetrotter wie ihm, als Politiker keine Reisen zu den Territorien des Empire unternommen. Einzige Ausnahme war ein Ausflug ins schwarze Afrika in seiner Zeit als Unterstaatssekretär für die Kolonien, 1905 bis 8. Kein Auftritt in Indien, seit er den Subkontinent 1897 als junger Militär verlassen hatte. Kein Besuch in Südafrika, das ihn 1899-1900 im Burenkrieg berühmt gemacht hatte. Nordafrika und der Nahe Osten ja, aber kein Nigeria oder die Goldküste, kein Uganda oder Kenia, auch nicht Hongkong, Australien oder Neuseeland. Daraus lässt sich nur schließen, wie selbstverständlich er die Tochterstaaten jenseits des Ozeans und die Kolonien zum festen britischen Bestand zählte. Dieser mangelnden Präsenz steht als dunkler Fleck in seiner Bilanz während des Krieges die bengalische Hungersnot 1942-43 zur Seite, die bis zu 3 Millionen Menschen das Leben kostete. In Bengalen waren nach der japanischen Invasion in Burma die Reisfelder für den Juteanbau verwendet worden, zur Herstellung von Sandsäcken, während jeglicher Reisimport aus Burma versiegte. Mehrere Hilferufe um Nahrungsmittellieferungen wurden überhört. Churchill argumentierte mit dem Vorrang der Versorgung der eigenen Bevölkerung. Und Hilfskonvois aus Australien und Neuseeland zum Mutterland fuhren regelmäßig an Indien vorbei. Die Prioritäten lagen fest. Der Premierminister sah nichts Verwerfliches darin, das Empire für britische Interessen einzusetzen, auch für militärische. Gegen den Mau-Mau-Aufstand in Kenia Anfang der 50er Jahre entsandte er Truppen, die ein brutales Regime ausübten, wie wir heute wissen. Andererseits zeigt er uns im 4. Band der Geschichte des Zweiten Weltkrieges sein abgeklärtes Gesicht, wenn er schreibt: Der Austausch von Gütern und Dienstleistungen zum gegenseitigen Vorteil zwischen unterschiedlichen Gesellschaften ist die Grundlage für Wohlstand und Frieden in der Welt. Dieser Satz muss ihn selbst stutzig gemacht haben, denn wie im Nachgedanken fährt er fort: Wenn England aus den Kolonien über solche Handelsbeziehungen hinaus keinen weiteren Vorteil zöge, dann, so mögen nicht wenige argumentieren, wäre es doch viel besser, wir gäben unser Geld für die Verbesserung der Gesundheit und der sozialen Dienste für unsere Arbeiter zu Hause aus. Damit griff Churchill unbewusst Gedankengänge unter den Liberalen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. England könne auf die Organisation Empire gänzlich verzichten, da doch der Handel, wie gewünscht, blühe. Was wolle man schließlich mehr? Ein letztes Mal stemmte sich Churchill dem Strom der Zeit entgegen, als die Attlee-Regierung beschloss, den indischen Subkontinent 1947 in die Unabhängigkeit zu entlassen. aufgespalten in das muslimische Pakistan und das weitgehend von Hindus besiedelte Indien. Dennoch entwickelte sich später zwischen dem Premier Churchill und dem ersten Ministerpräsidenten Indiens in der postkolonialen Ära, Jawaharlal Nehru, ein aus gegenseitiger Achtung gespeistes Verhältnis. Churchill sah in Nehru den Mann, der die beiden großen menschlichen Schwächen überwand, Furcht und Hass. Das waren andere Töne als Churchills verächtliche Worte über Gandhi 20 Jahre früher, den halbnackten Fakir. Nehru wurde von ihm als das Licht Asiens gepriesen, als Politiker, der die Geschicke von Hunderten von Millionen Indern gestalte und einen hervorragenden Part in der Weltpolitik spiele. Vielleicht half es, dass auch Nehru, wie Churchill selbst, Absolvent des Elite-Internats Harrow war. Verträglichkeit, das Wort dieser Jahre, oder Resignation. Seinem Privatsekretär Brown verriet Churchill nach seinem endgültigen Verlassen der Downing Street im Jahre 1955, das britische Weltreich hätte ich gegen jeden verteidigen können, außer gegen das britische Volk. Überhaupt haben jene Unrecht, die Churchill vorrechnen, seine Entschlossenheit zum Widerstand gegen Hitler, habe England den Verlust des Empire gekostet. Er führte nicht um das Empire-Krieg, sondern für den Versuch, die Welt von der Pestilenz der Nazi-Tyrannei zu befreien. Das Empire hat Churchill immer stillschweigend vorausgesetzt oder es stolz intoniert, so am 11. November 1942 im Mansion House in London, nach dem Sieg über das deutsche Afrika-Korps und der erfolgreichen Landung der Alliierten in Marokko. Ich bin nicht der erste Minister des Königs geworden, um über die Liquidierung des Empire zu präsidieren. Aber dessen Tage waren in Wirklichkeit längst gezählt. Spätestens seit 1935, als Indien die weitgehende Selbstverwaltung zugestanden wurde. Imperial Sunset nannte Max Berloff seine dreiteilige Studie 1969 bis 1989 über den Abend des Empire, den er bereits in der Periode von 1897 bis 1921 sich abzeichnen sah. 1897, man feierte Königin Victorias diamantenes Thronjubiläum, war auch das Jahr, in dem Rudyard Kipling, eigentlich ein Lobsänger des Imperialismus, sein berühmtes Gedicht Recessional veröffentlichte. Prophetische Worte über die Selbstherrlichkeit des Empire, wie eine Vorwegnahme seines Niedergangs. Die Eingangsstrophe lautet in deutscher Prosa-Übersetzung von Gisbert Haefs: Gott unserer Väter, altbekannt, Herr unserer überdehnten Schlachtenreihen, unter dessen furchtbare Hand wir ausüben Herrschaft über Palmen und Kiefer, Herr Gott der Heerscharen, bleib dennoch bei uns, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht vergessen. Mit Churchill, dem Nachkommen des Empire und Kind des 19. Jahrhunderts, betrat ein unzeitgemäßer das 20. Jahrhundert. Blüte und Ende einer Epoche prägen seinen Lebenslauf, aber das Unvermögen, den Verfall des britischen Weltreichs aufzuhalten, kann nicht seine ins 21. Jahrhundert reichende Bedeutung verstellen, dem Totalitarismus in den Weg getreten zu sein. So verwundert es nicht, dass der Verlust Polens Churchill weit mehr zugesetzt hat als der Verlust des Empire. Und das bis ins hohe Alter hinein. Abschied mit Hindernissen. Aus Träumen aufwachen und Fragen stellen. Blankenhorns spitzer, aber hellsichtiger Kommentar von 1953 traf den Nagel auf den Kopf. Churchill wollte den Träumen nicht abschwören und stellte der Realität fortgesetzt bohrende Fragen. Aber die Natur durchkreuzte erst einmal alle Pläne. Am 23. Juni 1953, während eines Dinners in der Downing Street für den italienischen Ministerpräsidenten Alcide de Gasperi, wird Churchill von einem schweren Schlaganfall getroffen, der ihn wochenlang halbseitig lähmt und seiner Sprache beraubt. Jetzt herrscht in England eine komplette Vakanz an der politischen Spitze, da auch Eden nach seinen Operationen noch nicht wieder genesen ist. Die Krankheit Churchills wird der Öffentlichkeit vorenthalten. In den Medien heißt es, der Premierminister sei überarbeitet und benötige eine längere Ruhepause. Selige Zeiten, in denen man der vierten Gewalt noch solche Bären aufbinden konnte. 4 Monate lang bleibt Churchill den Geschäften im Wesentlichen fern. Nur ein kleiner Kreis und seine Familie wissen um seinen wahren Zustand. Der bessert sich allerdings überraschend schnell, was Lord Moran nicht anders als ein Wunder nennen kann. Er macht Gedächtnisübungen mit seinem Patienten, testet, wie viel der aus dem Speicher der in jungen Jahren erlernten Lyrik noch rekapitulieren kann. Am 6. Juli 1953 bereits erstaunt Churchill den Arzt mit 36 fehlerfrei rezitierten Zeilen aus Longfellows Ballade »König Robert von Sizilien«. Er hatte sie zuletzt, wie er sagt, vor ungefähr 50 Jahren gelesen. Lord Moran notierte, der Schlaganfall hatte sein Gedächtnis nicht beschädigt. Ich sagte es ihm, sein Gesicht hellte sich auf und er lächelte. Vielleicht wird das seinen Kritikern zu denken geben, wenn man ihn eines Tages dafür verurteilen sollte, er habe sich an seinen Posten geklammert. Während die Lebensgeister des Halbtagspremiers, wie man ihn betitelt, allmählich zurückkehren, meldet sich auch schon die russische Mission, seine Idee fixe, wieder an. Schon am 25. Juli, nur einen Monat nach dem Schlaganfall, zeichnet Moran diesen Monolog Churchills auf. Sie müssen sich klarmachen, Charles, dass ich ein großes Spiel spiele. Lockerungen der politischen Spannungen, vielleicht der Weltfrieden. Natürlich ohne deswegen auf geeignete Verteidigungsmaßnahmen zu verzichten. Wenn es gelingt und wir eine Abrüstung durchsetzen, vor Aufregung lispelte der Premier, wie Lord Moran hinzufügt, könnten wir die Industrieproduktion verdoppeln und dem Arbeiter geben, was ihm bisher immer gefehlt hat, freie Zeit, eine 4-Tage-Arbeitswoche und 3 Tage Spaß. Der Arzt kommentiert, der Gedanke an eine bessere Welt rührte ihn zu Tränen. Eine Weile konnte er nicht sprechen. Gegen Ende August, 2 Monate sind nun seit dem Schlaganfall vergangen, nimmt sich Churchill auch sein bei Kriegsausbruch liegengebliebenes, fast beendetes Buchprojekt wieder vor, die Geschichte der englischsprachigen Völker. Wieder helfen Assistenten, gestandene Historiker, die ihm die nötigen Dokumente vorlegen und manches für ihn vorformulieren, dem er dann den letzten, den Churchill-Schliff gibt. Nichts darf liegen bleiben. Das Werk erscheint schließlich zwischen 1956 und 58 in 4 Bänden, einige Zeit nach Churchills Abschied aus der Downing Street. Aber am 9. Oktober 1953 erstaunt er erst einmal den Parteitag der Konservativen in Margate in Kent mit einer oratorischen Sonderleistung. Die Kritik an dem Mann, der sich an seinen Posten klammert, verstummt momentan. Mit der russischen Mission will es jedoch nicht vorangehen. Die Amerikaner blockieren. Auch der vom Juli auf den Dezember verlegte Gipfel mit Eisenhower in Bermuda bringt keinen Durchbruch. Trotzdem gibt Churchill nicht auf. Moran kommentiert wie ein Arzt, der sich für seinen neu animierten Patienten freut. Was für ein Vorzug sein Optimismus ist. Auch wenn er sich den Tatsachen verschließt. Er hat sein Herz an Moskau gehängt. Aber Ike meint, es käme dabei nichts Gutes heraus, während Anthony Eden ebenso sicher annimmt, es würde schaden. Der Außenminister, inzwischen wieder an Bord, hat im Grunde ein ganz anderes Problem. Nach 2 Kabinettssitzungen am 31. März 1954, die besonders frustrierend verlaufen, weil Churchill sich nicht richtig auf die zur Entscheidung stehenden Fragen konzentriert, stöhnt Eden gegenüber seinem Privatsekretär: Das kann einfach nicht so weitergehen. Er ist Gaga. Er bringt nicht einmal seine Sätze zu Ende. Umsonst. Churchill lässt Eden im August 1954 in der Nachfolgefrage glatt abblitzen. Sie sind jung. Es wird Ihnen alles zufallen, bevor Sie 60 Jahre alt sind. Warum haben Sie es so eilig? Es war traurig für alle, mit ansehen zu müssen, wie ein Großer der Zeitgeschichte die eigene Hinfälligkeit leugnete. Am 30. November 1954, seinem 80. Geburtstag, versammelt sich in der altehrwürdigen Westminster Hall des Parlaments ein 2500 Köpfe starkes Publikum und huldigt Churchill als dem lebenden Denkmal, das er ist. Ein eigens für diesen Anlass in Auftrag gegebenes Porträt des Malers Graham Sutherland findet allerdings nicht ganz den Gefallen des Jubilars und seiner Gattin. Churchill beschreibt das Bild in vorsichtigen Worten als ein bemerkenswertes Beispiel moderner Kunst. Es verbindet auf jeden Fall Kraft mit Offenheit. In Wirklichkeit mochte er es überhaupt nicht, während Clementine es geradezu hasste. Nach dem Tod ihres Mannes gab sie Order, es zu vernichten. Bewegt ist Churchill allerdings von dem Tribut, den Clement Attlee ihm spendet. Der Labour-Chef preist den Sozialreformer Churchill aus der Zeit vor 1914 und nennt die Dardanellen-Kampagne die einzige von Fantasie getragene strategische Idee des Ersten Weltkriegs. Ich würde mir nur gewünscht haben, sie hätten die Macht gehabt, sie zu Ende zu führen. Eine späte Genugtuung, die Churchill zu Tränen rührt. Attlee war selbst Anführer einer Kompanie in Gallipoli gewesen. Auf die vielen Elogen, die seine mächtigen Reden im Widerstand gegen Hitler hervorheben, gibt Churchill die berühmte Antwort: Es waren die Nation und die englische Rasse rings um den Globus, die das Herz des Löwen besaßen. Ich hatte das Glück, dazu aufgerufen zu sein, das Brüllen zu geben. Die vielen Zusagen und Rücknahmen von Zusagen, die der alte Mann bis ins Frühjahr 1955 im Duell mit Eden um seinen Rücktritt gab, im Falle der Rückzieher immer mit dem Argument, es tue sich etwas in Moskau, das seine Hand am Steuer verlange, waren kein Ruhmesblatt. Eine Einladung aus Moskau kam nie. Der Sturz Malenkows als sowjetischer Ministerpräsident im Februar 1955 und das Duo Khrushchev-Bulganin, das sich erst noch finden musste, ließen Churchills Gipfelpläne endgültig versanden und damit auch seine Hoffnung auf eine neue Rolle als globaler Friedensstifter. Aber noch bei der Verleihung des Karlspreises an ihn im Mai 1956 in Aachen schockierte Churchill sein Publikum mit dem Gedanken, der NATO-Pakt sollte seinem Geiste nach Russland nicht ausschließen. Ein Friedensstifter? Als Unruhestifter war Churchill 1901 im Unterhaus angetreten. Als Unruhestifter verabschiedete er sich über ein halbes Jahrhundert später von der internationalen Bühne. Dem Unterhaus legte er in seiner letzten Rede als Premier am 1. März 1955 ans Herz, die Beziehungen zu den USA nie zu vernachlässigen. Dies sei eine der ersten Pflichten eines jeden, der Friede in der Welt und das Überleben dieses Landes wünscht. Dann tritt der Romantiker der Hoffnung in ihm noch einmal hervor. Der Tag mag kommen, wenn Fair Play, Liebe zu den Mitmenschen, Respekt für Recht und Freiheit gequälte Generationen instand setzen werden, in heiterem Triumph voranzumarschieren und die grauenhafte Epoche hinter sich zu lassen, in der wir leben müssen. Inzwischen dies: Schaut niemals zurück, ermüdet niemals, verzweifelt niemals. Ein rhetorischer Tusch, zugleich ein klassisches Vermächtnis Churchills. Meanwhile, never flinch, never weary, never despair. Königin Elizabeth II. Und ihr Gemahl, der Herzog von Edinburgh, ehrten Churchill am Abend vor seinem Rücktritt, den er auf den 5. April 1955 festgelegt hatte, mit einer seltenen Geste. Sie erschienen bei ihm in der Downing Street zu einem Abschiedsdinner. 50 Würdenträger waren anwesend. Selten können die Holzdielen der Downing Street unter mehr Juwelen und Orden geseufzt haben als an diesem Abend, vermerkte der unvergleichliche John Colville in seinem Tagebuch, dessen deutsche Übersetzung leider mit dem Jahr 1945 endet. Im Anschluss begleitet der ehemalige Privatsekretär seinen früheren Dienstherrn in dessen Schlafgemächer, schweigend, bis Churchill mich plötzlich anstarrte und mit Vehemenz sagte: Ich glaube nicht, dass Anthony Eden es machen kann. Nicht immer waren Churchills Prophezeiungen eingetreten. Diesmal sollte er Recht behalten. Man denkt unwillkürlich auch an Adenauers Vorbehalte gegenüber Ludwig Erhard in der Frage seiner Nachfolge. In den 3 Jahren, in denen sich die Regierungszeit der Königin mit der Amtszeit Churchills überschnitt, waren der erste Minister ihrer Majestät und die junge Queen sich fast in Ehrfurcht voreinander begegnet, eher wegen ihrer Schönheit und ihres Lerneifers, Sie wegen seiner illustren Vita. »Ich kenne sie doch gar nicht. Und sie ist doch nur ein Kind«, zagte er bei ihrer Thronbesteigung 1952. Der Satz war bald vergessen. Jugend und Unschuld waren auf Alter und Erfahrung gestoßen. Das ergänzte sich gut. Churchill hatte zur Monarchie ein beinahe mystisches Verhältnis der Ehrfurcht. Stolz rief er im Mai 1953, zwei Wochen vor der Krönung Elizabeths, in Erinnerung: »Ich diente unter der Ur-Urgroßmutter der Queen, unter ihrem Urgroßvater, ihrem Großvater, Vater und jetzt ihr.« Für Elizabeth waren die regelmäßigen Treffen mit dem Premierminister »always such fun«. Sie machten ihr immer viel Spaß, wie sie später gestand, wohingegen er einmal die Frage, worüber sie gesprochen hatten, spöttisch abwiegelte: »Oh, über Pferderennen.« Den Rennsport hatte ihm 1949 sein Schwiegersohn Christopher Soames nahegebracht. Am Ende besaß Churchill einen Reitstall mit 37 Rennpferden. Zum Rücktritt schrieb ihm die Königin voller Bedauern, sie werde vor allem die wöchentlichen Audienzen mit ihm vermissen, die für sie so instruktiv und, wenn man das von Staatsgeschäften sagen kann, so unterhaltsam waren. Die Ironie der Geschichte wollte es, dass in den Tagen von Churchills Rücktritt als Premierminister, Anfang April 1955, in London Zeitungsstreik herrschte. Sein Abschied geschah ohne die begleitende Presse der Hauptstadt. Es muss der einzige Moment in Churchills langem Leben gewesen sein, in dem er ohne großes Echo blieb. Verlöschen. Einige der besten Urteile über sein Leben, das hat auch diese Erzählung immer wieder gezeigt, gab Winston Churchill im Zweifelsfall selbst ab. Gewohnt, sein Naturell, seine Self-Expression, wie einen Trumpf einzusetzen, begegnet uns bei ihm der autobiografische Kommentar wiederholt wie ein gesprochenes Selbstporträt. Er war nicht nur ein World Leader, sondern auch ein Word Leader, von dessen Witz und Schlagfertigkeit man sich Legenden erzählte. Aber seine Vitalität nahm jetzt beängstigend ab. Ein Jahr vor seinem Rücktritt, im März 1954, klagt er gegenüber Schatzkanzler Richard Austin Butler: »Ich komme mir vor wie ein Flugzeug am Ende seiner Reise, in der Dämmerung, mit abnehmendem Brennstoff, auf der Suche nach einem sicheren Landeplatz.« Ist der Abend des Lebens ein sicherer Landeplatz? Ist Ruhestand die krönende Antwort für einen Menschen, der aus der Unruhe gelebt, aus der Bewegung seine Inspiration geschöpft hat? Diese Fragen zu stellen, heißt, sie zu verneinen. Churchills langer Kampf gegen den Abschied hatte auch damit zu tun, mit diesem Wissen um den Verlust seiner Lebensquellen. In einem Brief an Pamela Lytton, seine erste Liebe damals in Indien 1896, als sie noch Plowden hieß, bekennt er seine desolate Stimmung. »Ich werde viel älter, jetzt, wo der Ansporn von Verantwortung und Macht von mir gefallen ist und ich dahin torkele im Schatten der Pensionierung.« Überhaupt kommt das Bedürfnis nach Mitteilung über ihn, als sei er in unvertrauter Umgebung und müsse Notsignale aussenden. An Eisenhower schreibt er von einem Gefühl der Entspannung und Entblößung: »Ich wusste nicht, wie müde ich war, bevor ich zu arbeiten aufhörte.« Auch einen Freund aus Kriegstagen, General Tudor, lässt er in sein Inneres schauen. »Wenn man die Verantwortung fallen lässt, spürt man, wie es die Macht war, die alles zusammenhielt.« Churchill ist 80, das lässt sich nicht leugnen. Die Jahre verlangen einen Wechsel in der Lebenseinstellung, ohne das Aphrodisiakum der Macht. Zwei Dinge bleiben ihm vertraut aus seinem früheren Leben: das Verwöhntwerden und das Malen. Wenn Lord Moran, der ihn weiterhin scharfäugig begleitet, anmerkt, im Grunde sei Churchill ein einsamer Mensch gewesen, so muss man dieses Urteil vom Unterton des Bedauerns befreien, denn die Einsamkeit, welche die Muse für Churchill mit Pinsel und Farbe bereithielt, war eine fruchtbare Einsamkeit, war die Übertragung von Aktion auf die Leinwand, ein Zwiegespräch mit dem eigenen künstlerischen Impuls. Das Malen ist für Churchill eine heilsame Flucht. Und es hilft ihm auch diesmal, wenigstens zeitweilig dabei, gegen die Angriffe des schwarzen Hundes anzukämpfen, der Melancholie, die in Depression umschlagen kann. Aber diese Fortsetzung seines alten Lebens kann nur kurze Jahre währen, bis zu seinem 85. Lebensjahr. Nach 1960 hat er keinen Pinsel mehr angerührt. Mit diesem Jahr beschließt auch Lord Moran seine Eintragungen. Was Churchill außerdem hilft, sind wohlhabende Freunde an der Riviera, namentlich Lord Beaverbrook und das Ehepaar Reeves, die ihm ihre prächtigen Villen für ausgedehnte Urlaube zur Verfügung stellen, La Pausa und La Caponcina. Emery Reeves, Churchills literarischer Agent, hatte La Pausa 1953 von Coco Chanel erworben, mit Geldern, die er aus dem Verkauf der Übersetzungsrechte an Churchills sechsbändige Geschichte des Zweiten Weltkrieges verdient hatte. In Pausa Land, wie Churchill das Anwesen nannte, gewährten ihm Emery, ein gebürtiger Ungar, und Wendy, seine amerikanische Frau, lange Erholungsaufenthalte. Insgesamt 54 Wochen verbrachte er dort zwischen 1956 und 1959, fürsorglich umhegt vor allem von Wendy Reeves. Die Villa lag in den Seealpen oberhalb des Dorfes Roquebrune. Von hier aus blickte man auf der einen Seite auf Menton und die französische Grenze zu Italien, auf der anderen nach Monaco. Seinem neuen Privatsekretär Anthony Montagu Brown, der ihn bis zu seinem Tod 1965 begleiten sollte, kam Churchill in La Pausa immer wie um 20 Jahre verjüngt vor. Begegnungen mit namhaften Figuren der Zeit, die hier vorbeikamen, taten ein Übriges, ihn zu stimulieren. Autoren wie Noel Coward oder Somerset Maugham, der Herzog und die Herzogin von Windsor, auch Greta Garbo und einmal Konrad Adenauer, der in der Nähe zu kurzen Ferien weilte. In einem Brief nach seinem ersten Aufenthalt in La Pausa, den Mary Soames publiziert hat, schrieb Churchill: »Ich verbringe meine Tage zumeist im Bett. Ich stehe zum Lunch und zum Dinner auf. Meine Gastgeber, beide versiert in der modernen Kunst, geben mir Kurse in Manet, Monet, Cézanne und Co. Im Atelier praktiziere ich dann selbst. Dazu besitzen sie ein wunderbares Grammophon und spielen mir laufend Mozart und andere verdienstvolle Komponisten vor. Tatsächlich erhalte ich von meinen sehr guten Tutoren eine künstlerische Erziehung.« Es war Churchills erste wirkliche Begegnung mit klassischer Musik. Bis dahin lag seine Vorliebe bei den Gassenhauern aus lange vergangenen Music-Hall-Zeiten, die er strophenweise weitersingen konnte, wenn den Mitsingenden die Texte nicht mehr geläufig waren. Selten teilte Clementine in Südfrankreich mehr als ein paar Tage mit ihrem Mann. Sie hatte, wie schon früher erwähnt, wenig übrig für seine Riviera-Gesellschaft und war immun gegen den Appeal von Luxus und des Casinos von Monte Carlo, zwei Verführungen, denen Winston nicht widerstehen konnte. Die Vorbehalte der Ehefrau galten auch dem anderen Anker Churchills im Midi, dem Pressezaren der Express-Gruppe, Lord Beaverbrook, dem früheren Max Aitken aus New Brunswick in Kanada, der mit Churchill bereits während des Ersten Weltkrieges in der Regierung Lloyd Georges gedient hatte. Es war eine lange Beziehung, die von Phasen gegenseitiger Abneigung durchbrochen war, sich aber immer wieder zur Freundschaft einrenkte. In der Koalitionsregierung des Zweiten Weltkrieges war Beaverbrook ein unverzichtbarer Motor beim Antrieb der britischen Flugzeugproduktion gewesen. Von La Caponcina am Cap Day hatte man einen herrlichen Blick über die Bucht von Monte Carlo. Churchills Besuche dort während seiner zweiten Regierungszeit waren der britischen Wochenschau jedes Mal ein paar Minuten Bericht wert. Aber in La Caponcina erlitt er 1949 auch seinen ersten Schlaganfall, der nicht so schwerwiegend war wie der von 1953, aber ein Memento, das er sich vorsehen müsse, was er dann doch nicht tat. Glücklich verlief die Feier der goldenen Hochzeit der Churchills im September 1958 auf Beaverbrooks Anwesen. Wenn Churchill Chartwell für den Süden Frankreichs verließ, nahm er Assistenten, Druckfahnen und Dokumente mit, um auch in La Pausa und La Caponcina weiter an seinem letzten Buchprojekt, der Geschichte der englischsprachigen Völker, zu stricken. 1956 begegnete er im Yachthafen von Monaco dem griechischen Reeder Aristoteles Ari Onassis, einem frühen Exemplar der Kategorie Oligarch, wie man sie heute nennt. Die steinreichen Männer mit ihren Yachten und ihrer Jagd nach Anerkennung und Einfluss. Churchill und Ari mochten sich auf Anhieb, und auch der Grieche machte es sich von nun an zur Gewohnheit, den berühmten Mann zu verwöhnen und ihm auf seiner Privatjacht Christina die Annehmlichkeiten des Lebens vorzuführen. Viele, auch politische Besucher, kamen an Bord, darunter Präsident Tito aus Jugoslawien und der griechische Ministerpräsident Karamanlis. 1959 machte Churchill auch die Bekanntschaft mit einer gewissen Maria Callas, Onassis Geliebter, deren Name ihm bis dahin nicht geläufig gewesen war. An 9 Kreuzfahrten mit der Christina nahm er teil, ins östliche Mittelmeer, auch in die Karibik. Zum letzten Mal ging es 1961 auf hohe See, über Teneriffa, Trinidad, von da nach New York. Die meiste Zeit saß der alte Mann auf Deck unter seinem Sonnenschirm, schaute aufs Meer oder versuchte sich gelegentlich an Konversation, in die Ari oder andere Gäste ihn hineinzuziehen trachteten. Das fiel ihm zunehmend schwer, sein Hörvermögen ließ nach, aber ein Hörgerät lehnte er ab. Dafür pflegte er stundenlanges Kartenspiel, meist sein geliebtes Besique mit dem Reeder. Man könnte annehmen, Onassis habe in dem berühmten Briten nur eine weitere Trophäe in der Sammlung seiner Eroberungen gesehen. Dem widerspricht John Colville in seinem Buch »The Churchillians« entschieden. Onassis fand immer wieder Zeit, stundenlang bei Churchill zu sitzen, mit ihm zu sprechen und ihm zu vermitteln, was für ein geehrter und hoch erwünschter Gast er sei. Aber selbst als Churchills Kräfte erlahmten und es auf seinen 90. Geburtstag zuging, war Onassis wie in besseren Tagen bereit, Zeit und Einfälle auf seine selbstgewählte Aufgabe zu verwenden. Etwas an Churchill berührte seine emotionale Seite, und wer die beiden zusammensah, war nie im Zweifel, dass das on dit, es gehe ihm nur um einen illustren Skalp, einfach nicht stimmte. In den frühen 60er Jahren schlug Churchill seine Mittelmeerbasis in Monte Carlo im Hotel de Paris auf, einer Spitzenadresse der High Society. Von seinem Penthouse hatte er einen unsterblichen Blick über die Corniche, die Klippenstraße entlang der Côte d'Azur. Wie muss sein malendes Auge vom Funkeln des Südens gefesselt gewesen sein? Man denkt dabei an Lynkhuis den Türmer und sein Lied in Goethes Faust II, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Und an die letzte Strophe, ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es wolle, es war doch so schön. Im Hotel de Paris erlitt der 87-Jährige 1962 einen Oberschenkelhalsbruch, für dessen Behandlung es ihn zurück nach England zog. Premierminister Harold Macmillan beorderte eine Royal Air Force Sondermaschine nach Nizza, die den Patienten heimbrachte. Seit dieser Zeit war Churchill zur Fortbewegung auf einen Rollstuhl angewiesen. Aber verlor er die große Politik ganz aus den Augen? Nicht in den frühen Jahren seines Ruhestandes. Wie konnte er auch? 1956 bahnte sich die größte Kalamität der britischen Nachkriegsgeschichte an, das Suez-Abenteuer, in das Churchills Nachfolger Anthony Eden und die französische Regierung sich stürzten, um die Kontrolle über den vom ägyptischen Präsidenten Nasser verstaatlichen Suezkanal zurückzugewinnen. Unter dem Vorwand, eine kurz zuvor gestartete Invasion der Israelis im Sinai zum Halten zu bringen, stiegen die beiden Kolonialmächte in eine waghalsige Operation ein, aus der sie nur mit Schimpf herauskamen. Eden trat im Januar 1957 zurück, Macmillan rückte nach. Über die Entwicklungen um den Suezkanal seit dessen Verstaatlichung im Juli 1956 wurde Churchill von Eden durch eine Reihe vertraulicher Telegramme auf dem Laufenden gehalten. Doch von den Geheimabsprachen zwischen Jerusalem, London und Paris, von dem Komplott zur Tarnung der eigentlichen Absichten der beiden westlichen Mächte, wusste er nichts. So war er ahnungslos, als er Anfang November eine Erklärung veröffentlichen ließ über die Gründe, die mich bewegen, die Regierung in der Ägyptenfrage zu unterstützen. Israel sei unter schwersten Provokationen gegen Ägypten vorgegangen und Großbritannien wolle Frieden und Ordnung im Nahen Osten wiederherstellen. Ich bin überzeugt, wir werden unser Ziel erreichen. Doch das einzige Ziel, das London erreichte, war die zeitweilige Zerrüttung der Special Relationship mit den USA, die den Briten diesen Rückfall in verhasstes Kolonialgebaren nicht verziehen. Churchills Loyalitätserklärung wurde von den Zeitungen am 5. November abgedruckt, als britische und französische Fallschirmeinheiten im Begriff standen, in Port Said, am nördlichen Ende des Suezkanals, zu landen, um die Stadt einzunehmen. Eden frohlockte: »My dear Winston, ich kann dir nicht genug danken für dein wunderbares Statement. Es hatte enorme Wirkung und ich bin sicher, es wird in den USA einen noch viel größeren Einfluss ausüben.« Was für eine Illusion. Churchills Erklärung brachte Eden keinen Bonus, weder zu Hause noch, erst recht nicht, in Amerika. Viele Kabinettsmitglieder weigerten sich, den Regierungschef zu unterstützen, und Eisenhower zwang den Briten und seine französischen Komplizen zu einem schmählichen Rückzug. Dem Präsidenten waren die Hände auch durch Ungarn gebunden, wo Moskau zur gleichen Zeit den Volksaufstand von 1956 mit brutaler Gewalt niederschlug. Um dagegen protestieren zu können, durfte Eisenhower nicht schweigen gegenüber dem westlichen Vorgehen in Ägypten. Dass die Einnahme Port Saids ausgerechnet auf den 6. November, den Tag der Präsidentschaftswahl in den USA, fiel, kostete weitere Sympathien in Washington. Wenige Jahre später sollte Eisenhower seine Reaktion auf die Suezkrise freilich als Fehler bezeichnen, da sie ihm nicht, wie erhofft, die Zuneigung der arabischen Welt eintrug und den Nahostkonflikt eher weiter verschärfen half. Am 20. November 1956 speiste John Colville mit Churchill zu Abend in dessen Stadtwohnung in 28 Hyde Park Gate und befragte ihn zu Edens Angriff auf Ägypten. »Wären Sie Premierminister gewesen, was hätten Sie getan?« Darauf Churchill: »Ich hätte es nicht gewagt. Aber wenn doch, hätte ich nicht gewagt, aufzuhören.« Gut, dass er diese Feuerprobe nicht mehr bestehen musste. Es gab nichts zu gewinnen am Suezkanal, außer der Erkenntnis, dass Großbritannien seine Kolonialpräsenz East of Suez, wie es seither hieß, in Asien und Afrika also abbauen musste. Die Entkolonialisierung wurde schließlich durch Harold Macmillan mit seiner Wind of Change-Rede in Kapstadt am 3. Februar 1960 eingeleitet. Churchill, 85-jährig und resignierend, kommentierte gegenüber seinem Privatsekretär Brown: Er hat, um eines schönen Schlagworts willen, einen ganzen Kontinent durcheinandergebracht. Die Briten dagegen entdeckten, dass es ihnen ohne die Last ihres Kolonialreiches wirtschaftlich viel besser ging, und so fiel ihnen dieser Abschied nicht schwer. Der alte Mann aber hatte längst eingesehen: Das britische Weltreich hätte ich gegen jeden verteidigen können, außer gegen das britische Volk. Wie aber stand dieser leutselige Imperialist zu der farbigen Einwanderung, die in seiner zweiten Amtszeit große Fortschritte zu machen begann? Schaut man auf die multikulturelle Gestalt des heutigen Großbritannien, so fällt die Antwort nicht schwer. Für Churchill wäre diese Entwicklung ein Greuel gewesen. In einem Gespräch mit dem britischen Gouverneur von Jamaika, Sir Hugh Foote, gab er 1954 angesichts wachsender Emigrationszahlen zu bedenken: Wenn das so weitergehe, werden wir eine Magpie Society bekommen, eine Elsterngesellschaft, und das darf niemals sein. In diesen Jahren hatten Bürger des Commonwealth noch ungehindertes Bleiberecht auf der Insel. Die Metapher von der Magpie Society nehmen manche Briten Churchill noch heute übel, als Beweis dafür, wie stark er bis zuletzt der viktorianischen Überzeugung von der Überlegenheit der englischen Rasse anhing. Über diesen Teil von Churchills Denken ist die Geschichte freilich längst hinweggegangen. Noch drei Unterhauswahlen fielen in seine letzten Jahre, 1955, 1959 und 1964. Bei der vorletzten schrumpfte die Stimmenmehrheit für Churchill in seinem Wahlkreis Woodford um mehr als 1000. Die neue Generation der Wähler wollte sich nur noch widerstrebend von einem 85-Jährigen im Rollstuhl im Parlament vertreten lassen. Immer seltener ließ er sich zu Sitzungen ins Unterhaus schieben, das allerletzte Mal am 28. Juli 1964. Es war wieder ein Wahljahr. Diesmal gab Churchill seinen Sitz auf. Doch in dem Forum, das ihm die Welt bedeutete, war seine Stimme längst verstummt. Dabei stieg die Achtung des Volkes für ihn ins beinahe Mythische, und die Anteilnahme an seinem sichtlichen Verfall war ungekünstelt und tief empfunden. Zum letzten Mal sah ihn die Öffentlichkeit an seinem 90. Geburtstag, dem 30. November 1964, an einem Fenster seines Hauses in Hyde Park Gate winken, zwei Finger zum berühmten Victory-Zeichen erhoben, sein Lächeln ein verlöschendes Licht. Anthony Montagu Brown beschrieb die 12 Jahre an Churchills Seite als dessen letzter Privatsekretär unter dem Buchtitel Long Sunset, der lange Sonnenuntergang, erschienen 1995. 1960 weilt Präsident Charles de Gaulle auf Staatsbesuch in London und verneigt sich in einer offiziellen Rede vor Le Grand Churchill. Dem Geehrten steigen Tränen in die Augen. De Gaulle sucht ihn dann auch in der Stadtwohnung am Hyde Park auf, zu einem letzten Austausch, nachdem Churchill ihn mit Vive la France verabschiedet. Die Auszeichnungen reißen nicht ab. Für ihn persönlich am bewegendsten ist der Moment, als Präsident John F. Kennedy ihn 1963 zum Ehrenbürger der Vereinigten Staaten erheben lässt. Von allgemeinerer Bedeutung wird eine weitere Initiative, die Gründung des Churchill College in Cambridge. Ursprünglich gedacht als ein Pendant zum amerikanischen Massachusetts Institute of Technology, MIT, zur Förderung der naturwissenschaftlichen und technologischen Forschung, nimmt das neue College 1960 seine Arbeit auf. Ingenieur- und Naturwissenschaften sind die wichtigsten Studiengänge. Schon heute, nach nur etwas mehr als 50 Jahren, kann das College zur Untermalung seines Rufes als Forschungsstätte auf 8 Nobelpreisträger hinweisen. 5 Auszeichnungen kommen hinzu für Fellows, die dort eine Zeit lang gearbeitet haben. 1973 wurde auf dem Campus das Churchill Archive Center für den riesigen Churchill-Nachlass errichtet, der schon 2002 einen Erweiterungsbau nötig machte. Im Churchill-Archiv ist vor kurzem auch der Nachlass von Margaret Thatchers persönlichen und politischen Papieren untergebracht worden. Zu den späten Freuden trat spätes Leid. Am 19. Oktober 1963 beging das älteste der Churchill-Kinder, Diana, nach 2 gescheiterten Ehen und einem verlorenen Kampf gegen den Alkohol, Selbstmord mit einer Überdosis Schlaftabletten. Sie war 52 Jahre alt geworden. Mary, die Jüngste, musste die Nachricht ihrem Vater beibringen. »Die Lethargie im extrem hohen Alter kann viele Sensibilitäten abstumpfen«, schrieb sie später. »Mein Vater nahm nur langsam auf, was ich ihm mitzuteilen hatte. Dann zog er sich zurück in ein großes und entferntes Schweigen.« Dem Tod hat Churchill oft ins Auge geschaut, dafür weniger oft über ihn reflektiert, und wenn, dann meist in zum Spaß aufgelegter Stimmung. An seinem 75. Geburtstag, noch ungebrochen in seinem Elan, erklärte er: »Ich bin bereit, meinem Schöpfer zu begegnen. Ob mein Schöpfer allerdings bereit ist, für die Prüfung mich zu treffen, ist eine andere Frage.« Aber 1915, vor seinem Abschied an die Front in Flandern, hatte der 40-Jährige für seine Frau in einem versiegelten Umschlag eine besinnlichere Botschaft für den Fall seines Todes hinterlassen. »Traure nicht zu viel um mich. Ich bin ein Geist, aufgefangen in der Überzeugung vom rechten Weg. Der Tod ist nur ein Vorfall und nicht einmal der wichtigste, der uns in unserem Sein zustößt.« Das klang 1953 schmuckloser, als er, inzwischen 78 Jahre alt, bei einem privaten Essen mit Wohnungsbauminister Macmillan und seinem Arzt erneut das Thema berührte. Winston sprach vom Tod. Er glaube nicht an eine Welt danach, nur an schwarzen Samt, ewigen Schlaf. Der nähert sich jetzt, ihn zu erlösen. Am 10. Januar 1965 wird der 90-Jährige von einem erneuten massiven Schlaganfall getroffen. Er fällt in ein Koma, aus dem er nicht mehr ins Bewusstsein zurückkehrt. 2 Wochen währt der Kampf mit dem Ende. Am Sonntag, dem 24. Januar, morgens gegen 8 Uhr, ist er überstanden. Genau an diesem Tag starb auch sein Vater 1895, 70 Jahre früher. Clementine und Mary sind in der Todesstunde bei ihm. Baronin Lady Churchill wird ihren Mann um fast 13 Jahre überleben. Sie stirbt am 12. Dezember 1977 im Alter von 92 Jahren. Am 30. Januar 1965 findet für Winston Leonard Spencer Churchill ein Staatsbegräbnis statt. Nach Lord Nelson und dem Herzog von Wellington ist es überhaupt erst das 3. Mal, dass ein Untertan auf solche Weise geehrt wird. Der Trauerzug windet sich von der Westminster Hall, wo an dem Sarg mit dem Katafalk zuvor Hunderttausende vorbeigezogen sind, durch das Regierungsviertel Whitehall auf den Trafalgar Square zu, von dort durch den Strand und die Fleet Street zur mächtigen St. Paul's Cathedral von Christopher Wren. Diese Route, so schreibt am 3. Februar 1965 Patrick O'Donovan im Observer, ist eine Straße, welche die halbe Geschichte Englands genommen zu haben scheint. Auf dem Weg zu einer Krönung oder zu einem öffentlichen und schmählichen Tod, um zu morden oder gemordet zu werden, um eine Revolte anzuzetteln, um Reichtümer zu suchen oder begraben zu werden. Im April 2013 wird auch Margaret Thatchers Leichnam den gleichen Weg nehmen. Die Straßen sind 1965 gesäumt von abertausenden schweigenden Menschen und in Abständen von jungen Soldaten, die ihre Köpfe in zeremonieller Trauer über ihre automatischen Gewehre gesenkt haben, wie es der Journalist beschreibt. Der Sarg mit dem Union Jack drapiert wird auf einer vierrädrigen Lafette gezogen, umgeben von Formationen der königlichen Marine, der Churchill in 2 Weltkriegen vorgestanden hat. Im Hyde Park werden 90 Salutschüsse abgefeuert, einer für jedes Lebensjahr des Toten. Big Ben hat um 10 Uhr aufgehört, die Stunden zu schlagen. 112 Nationen haben Repräsentanten zu diesem Staatsakt entsandt. Neben der Queen und dem Herzog von Edinburgh nehmen 4 weitere Monarchen sowie die niederländische Königin Juliana teil. Desgleichen 15 Staatsoberhäupter. Frankreichs Präsident Charles de Gaulle ist erschienen, dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Auch General und Ex-Präsident Dwight D. Eisenhower und stellvertretend für US-Präsident Lyndon B. Johnson, der Vorsitzende des amerikanischen obersten Bundesgerichtshofes neben dem Botschafter der USA in London. Deutschland wird durch Bundeskanzler Ludwig Erhard vertreten, die Sowjetunion durch einen der bekanntesten Generäle aus dem Zweiten Weltkrieg, Marschall Konjew. Erneut treten Matrosen in Aktion, um den Sarg die Stufen der Kathedrale zur Themse hinunterzutragen, wo man ihn auf die Barkasse Haven Gore lädt, die ihn flussaufwärts zum Bahnhof Waterloo zu befördern hat. In einem aussagestarken Bild, das von allen Zeugen des Tages immer wieder in Erinnerung gerufen wird, senken die Hafenarbeiter die Ausleger ihrer Kräne wie in Trauer, als am Tower Pier die Barkasse beladen wird. Am Bahnhof Waterloo wartete ein Zug mit einem eigens gefertigten und bemalten Waggon, um den Sarg nach Hanborough zu bringen, 10 Kilometer westlich von Oxford. Nicht weit davon, auf dem Friedhof der St. Martins Kirche in Bladen bei Woodstock, einen Steinwurf entfernt vom Schloss Blenheim, wo er geboren wurde, wollte Churchill begraben werden. So hatte er vor langer Zeit verfügt. Entlang der Felder der English Countryside und auf den kleinen Bahnhöfen, durch die die Eisenbahn passierte, standen wiederum Tausende und winkten der Trauerfracht hinterher, die von der Lokomotive Winston Churchill der Klasse Battle of Britain gezogen wurde. Im Beisein der Familie und enger Freunde wird Churchill beigesetzt, neben den Gräbern seiner Eltern und seines jüngeren Bruders Jack. Im Land überwiegt das Gefühl, nicht nur von einem Mann, nein, von einer Ära Abschied nehmen zu müssen, ein für allemal. Aber in die Nachdenklichkeit der Trauer mischt sich ein Gefühl der Dankbarkeit für die Rettungstat Churchills im Kriege, die schon wieder ein Vierteljahrhundert zurückliegt, aber im Gedächtnis der Nation einen Ehrenplatz besaß und bis heute besitzt. Auch Patrick O'Donovan erspürt diesen Grundton, als er seinen Bericht im Observer über die Beisetzung Churchills mit den Worten schließt: Und weil er der war, der wir waren, in unseren besten Stunden, gaben wir ihm ein Requiem, das den Tod zurückwies, fast wie im Jubel.